Test. This is a test. Halt, jetzt hast du mir einen Test reingeredet. Test. Testosteron. Gut. Geht. Hallo Chris. Hallo Ricky. Ja, ist schwer nach so einem Entertainment-Feuerwerk wie Roberto Blanco auf normal Null zu fahren, oder? Naja, der Einzige, der sich Roberto Blanco in der Dauerschleife anhört, bist ja schließlich du. Kann ich da auch überhaupt nicht mitreden. Es hat sich alles ein bisschen nach hinten verschoben. Ich musste gerade noch Olli Dittrich, Harald Schmidt und Roberto Blanco, den Puppenspieler von Mexiko. Das ist wirklich unverschämt, was du da machst. Ich musste gerade noch den Puppenspieler von Mexiko reinpfeifen. So, zieh ich die Hose kurz wieder hoch? Ja, wollte ich gerade sagen. Hast die Pulle auch wieder voll gepisst, ne? Oh, geht doch nicht über einen schönen MMA-Radio-Podcast mit einem ordentlich vollgeschifften Glas. So. Ja. Da sind wir wieder. Oh. Und Chris, wir sind hier zurecht. Warum? Im Endeffekt haben wir den Auftrag der Crowd bekommen, diese Sendung fortzuführen. Der Erfolg gibt uns recht. Meine Aufrufe, uns bei iTunes zu bewerten, tragen Früchte. Mittlerweile haben wir fast so viele Bewertungen wie Facebook-Likes. Natürlich. 11 Bewertungen bei iTunes. Boah. Und alle im oberen Bereich. Also muss das auch sein. Ich würde mal sagen, ich beginne mit der Verlesung der Kritiken. Ich muss mal kurz nochmal sagen, ich habe mir hier so einen Hühnchensalat geholt von Aldi und er schmeckt ein bisschen nach Domestos. Ist das der mit dem Senfdressing? Mhm. Oh ja, den trinke ich manchmal abends. Der schmeckt ein bisschen nach Domestos oder nach Füße. Das ist auch alles aus demselben Laden. So. Übrigens, wir sind die deutschen Opinion-Leader in Sachen MMA. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, das ist für mich jetzt aber auch wirklich nicht eine Überraschung. Nein, das stimmt. Erzähl doch mal. Jetzt. Mourinho schreibt, Entertainment, ganz großes Tennis von euch beiden. Egal ob UFC oder anderes, ich muss immer wieder lachen. Und da sagen wir natürlich vielen, vielen Dank. Und du hast einen Platz in unserem Herz. Und vor allen Dingen hast du auch einen guten Geschmack. Das muss man jetzt auch noch so sagen. Dann hat uns der Good Motherfucker geschrieben. Und allein dieser Name ist im Endeffekt schon, das reicht schon. Eigentlich muss ich die Bewertung gar nicht mehr vorlesen. Das sind unsere Hörer. Kreativ. Wir haben einen Hörer bei 4ecken2elber, der hat den Nickname Andy Latte. Verstehst du? Das ist lustig. Deswegen sage ich es dir auch. Erzähl mal. So, und der Good Motherfucker schreibt, für noch mehr Nasig und Busigkeit. Und dafür kriegt er von uns 5 Sterne. Das ist wahr. Das ist wirklich schön, eine schöne Überschrift. Mhm. Und dann hat er geschrieben, ihr beiden seid einfach die Besten. Das ist auch wahr. Ja, aber da wäre ich jetzt ein bisschen rot. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, UFC ist zwar aus meiner Sicht nicht das aller fesselndste Thema, aber ich würde mir selbst einen Podcast über Waschpulver oder sowas anhören, wenn er nur von euch beiden ist. Ihr seid einfach die Lustigsten und die Größten und die Besten im Podcast-Business. Sag mal, wie viele Accounts hast du noch bei iTunes? Noch mehr Off-Talk wäre allerdings noch unterhaltsamer. Der Geruch ist echt einmalig. Euer Karl. Und das ist auch eine unfassbar schöne iTunes-Bewertung. Ja. Und weißt du, ich denke mir dann immer so, wenn die Leute da so die neuen MMA- und UFC-Fans rumbrowsen und sich Podcasts suchen und lesen dann so eine Bewertung. Das ist einfach das siebt sofort die Blöden von den Guten schon aus. Absolut. Ja? Weil und soll das vielleicht auch so ein kleiner Affront sein, dass der gute Karl, weil er ja gesagt hat, es riecht gut, ne? Was hat er gesagt? Ja. Ja, dass er vielleicht auch nasig ist. Naja gut, das ja, spricht ja mich jetzt nicht an als... Warum denn nicht? Ja, ich bin hetero. Aber ich stehe auf Fans, auf Hörer. Entschuldigung, Fans sagt man nicht, weil das... Nee, kannst du echt, kannst du bei Reds mit podcasten, wenn du Fans sagen. Suchst, ja? Oder ja. Bei Boris anderen... Becker hatte Fans. Mhm. Mhm. Weißt du, ich bin nur der Zwerg auf den Schultern eines Riesen. Und wer ist denn der Riesen? Diese Riesen sind unsere Hörer, Chris. Das ist wahr, ja. Unsere Hörer sind uns das Wichtigste. Mhm. Und wir lassen natürlich auch negative Kritik zu. Und deswegen gehe ich jetzt mal auf unseren YouTube-Kanal, youtube.com, dann kommt ein Slash und anschließend der Restname mmaradio.de. Hallo Frau. Magst du mal Dieter sagen? Hast du schon lange nicht mehr gesagt. Ja, geht doch. Das haben wir auch schon besser gehört. Ja, aber sie ist ein bisschen untenrum verspannt. Da muss ich mal wieder lockern. So, jetzt aber zur Kritik. Die zurecht kam von Daniel. Ich bringe seine Tochter gerade, die reingekommen ist. Mal die Fresse. Von Daniel H. Und er schreibt: Yeah, Komma, Komma, Bettsamba. Wer kennt und liebt es nicht? Mann mit Doppel-N. Wenn das, nee, Mann, wenn Fedor das hören würde. Ja. Ja, es ist eine Kritik, auf die ich natürlich. Auf hohem Niveau, möchte ich auch sagen. Eingehe. Und zwar melde ich die erstmal als Spam und lösche die dann. So. Ich wollte jetzt gerade lesen, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, nee, das ist glaube ich, auch nicht dafür gedacht, dass man es versteht. So, jetzt gibt es natürlich noch eine weitere Plattform, auf die ich mal zugreifen möchte. Und das ist das Fight-Forum von Moonsault. Und Chris, da muss ich leider feststellen. Ja, dass da nichts kommt? Nee. Da sind wir Angst vor dem Feind, würde ich fast schon sagen. Ich glaube wirklich, die scheißen sich in die... Huch, sind mich erschrocken. Ich glaube wirklich, die scheißen sich in die Hose. Mhm. So viel Eloquenz und ein Newsfeuerwerk. Dafür standen wir ja schon immer. Für ein Newsfeuerwerk. Hast du denn wieder News in dieser Ausgabe? Dabei? Ja, nicht so viele. Nicht so viele. Ist nicht so viel passiert, aber ich denke mal, in der nächsten Ausgabe haben wir da mehr. Übrigens geht es heute um UFC 166 und wir haben ja gesagt, im Endeffekt sind wir der MMA-Volks-Podcast. Und genau. Bringen den geneigten Sportfreund die UFC ein wenig näher. Und dazu gehört natürlich ab und zu mal wieder daran zu erinnern, wie einfach es doch ist, in Deutschland die UFC zu gucken, Chris. Und du bist ja wirklich mittlerweile auch schon voll drinne. Ja. Und ich würde es echt toll finden, wenn du mal den ganz Debilen erklärst, wie man die UFC in Deutschland völlig legal und kostenlos sich anschauen kann. Alle Pay-Per-Views und alle Fight Nights kann man legal einfach auf ufc.tv gucken. Dort einfach einloggen und dann kann die wilde Fahrt auch schon losgehen. Sollte euch das, wie zum Beispiel auch für mich, einfach zu blöd sein, das auf dem Notebook oder auf dem PC zu gucken, ja, dann gibt es die Möglichkeit, eine App runterzuladen. Diese gibt es auf dem iPad und auf dem iPhone. Gibt es sie auch bei Android? Ich glaube schon, ne? Also da in diesem Etablissement verkehre ich eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht, deswegen weiß ich es nicht. Aber müsst ihr da halt einfach mal gucken. Da ladet ihr euch einfach die UFC-App runter und dann habt ihr schon mal, das ist schon mal Step 1, dann habt ihr es schon mal auf eurem iOS-Device und könnt ihr da alles gucken. Aber wenn ihr es ganz cool machen wollt, dann holt ihr euch, oder am besten Fall habt ihr ja schon, ein Apple TV. Gibt's für 99 Euro am Kiosk und den stöpselt ihr einfach an den Fernseher und dann mirrort ihr einfach das, was ihr auf dem iPhone seht, an per AirPlay an Fernseher. Und dann habt ihr auf dem Fernseher in, wie ich finde, akzeptabler Qualität die UFC komplett legal, wie ich am Samstagnacht Ken Velasquez versus Junior dos Santos für 0 Euro tippitoppi. Ja, jetzt rufen wir jemanden an, wie es mir scheint. Thank you for calling Hilton Garden in America Plaza. I'm your director call. Hello, my name is Dana White. Can I speak with my fighters, please? With who? Kane, Mr. Velasquez. Is he a guest here? Yes, he's a big guy. He's from the UFC, you know? The last name is Velasquez? Velasquez, yes. Would it be under another name? Because I don't have anybody here under that name. Maybe Dos Santos. Dos Santos or Melendez? Let's see. Nobody? I don't show anything under those names. Okay, maybe it's the wrong Hilton Hotel. Do you got another Hilton Hotel in Houston? We have a lot of Hilton Hotels in Houston. All right. Oh, maybe this is the... nicht das Richtige. Okay, thank you very much. Bye-bye. You're welcome. Bye-bye. Wo du gerade das gemacht hast, Ricky, dann möchte ich einmal... Ich bin noch ein bisschen gerade, ich hadere mit mir selber gerade noch ein bisschen. Kein Problem, ich möchte kurz was anteasen, denn ich bin ja hier auch Co-Founder, unter anderem vom MMA Radio, aber auch vom 4x12er Podcast. Da wollten wir diese Woche eigentlich einen Podcast machen. Das können wir leider diese Woche nicht machen, weil das nicht geht. Und deswegen werden wir das nächste Woche machen. Ich werde bei Sport1 mal anrufen und werde mich vorschlagen als Gast beim Doppelpass. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob wir da den Bums nicht mal richtig aufsortieren können. So, weiter geht's. Das Lampen bei Hilton Berlin City West. Sie sprechen mit Herrn Nguyen. Was kann ich für Sie tun? Hello, my name is Dana White. Can I speak to my fighters? To whom? Mr. Cain Velasquez. Mr. Cain? Cain Velasquez. The last name is Velasquez. Ah, Velasquez. Okay. Let me have a look where he is right now. Maybe he is in your hotel with the name Dos Santos or Melendez. Santos... One moment, you have so many. Do you got more Garden Inn, Hilton Garden Inns in Berlin? No, this is the Hampton by Hilton. Oh, okay. It's a Hampton. There, another one would be the Waldorf Astoria or the normal Hilton. Maybe yes. I must try the normal Hilton. Yeah, it's in Jeddah Market. Do you need the number? I searched it on Google. I got Google here on my... But if you'd like to, I can also give it to you right now. Okay. Yeah. It would be 030 for Berlin. Yes. Then 20. Yes. 23. Yes. 00. Okay, thank you. You're welcome, sir. Bye. Tschüssi. So. Naja, gut. Dann kann er jetzt mal jemand anders da anrufen. Er ist nicht auffindbar. Ich wollte nämlich eigentlich Cain Velasquez jetzt hier live in die Sendung holen. Naja. Naja, pass mal auf. Es gibt ja... Gott sei Dank Wege und Möglichkeiten, das irgendwie in die Gänge zu leiten. Ich weiß auch gar nicht, ich wollte es eigentlich gar nicht so humoristisch jetzt heute aufziehen. Wieso? Ich lach nicht. Lacht doch keiner, oder? Nee, lacht auch wirklich keiner, aber es könnte ja so rüberkommen, als wäre es ein verzweifelter Versuch. Das ist totaler Quatsch. Nee, ich wollte wirklich jetzt mal gucken, ob man da einfach mal anruft. Wir hatten ja da mal bei einem anderen Podcast relativ viel Erfolg. Und hätten fast mit, wie heißt die? Stephanie McMahon gesprochen. Also ich dachte, mit der Note 1 abgeschlossen, mit Stiftung Warentest. Nee. So. Okay, jetzt bin ich am Start. Jetzt entwischt er mir nicht mehr, der Cain. Rufst du jetzt an? Oh, naja, ich habe jetzt ja lang genug hier mich versucht, Cain Velasquez zu erreichen und es hat nicht geklappt. Dann rufe ich einfach mal direkt bei Cain an. Hallo? Hello, Cain, what's up, man? Hallo? Yeah, hallo. Here's Dana, what's up, man? Bin ich da? Here's Dana. What's wrong with you, guy, huh? Benga. Bin ich Benga? Dana. My name is Dana. Dana White. I'm your boss. Ich kenne ihn vielleicht. Benga und... Hello? Velasquez. Hello? Yes, okay. Dana is here. What's up, my buddy? Are you in shape for Saturday? Entschuldigung. Cain, is maybe you got a little too much last night? You sound a little bit weird. Sprechen Sie Deutsch? Pardon? Do you speak German? No, why? Kane, what's wrong with you? You're Mexican. Why I should speak German? Is this a crazy thing what you do with me now? I mean, I kick your butt, if you want. Vielleicht ein schlechter Moment gerade bei Kane. Also, das kann man sich aber eigentlich nicht vorstellen, dass Kane Velasquez seinen eigenen Chef nicht erkennt. Und also, das muss aber schon, also da würde ich mir schon Gedanken machen, ob du noch vielleicht am Samstag auf Velasquez tippst. Ich würde mir sagen, da ist ein kleiner Schwenk auf Dos Santos. Aber naja, was halt für mich ein bisschen komisch rüberkommt. Aber er wirkte aber ein bisschen überrascht. Naja, also ich meine, fast, ich kann mir eigentlich niemanden besseren vorstellen, der Dana White nachmacht. Also im Endeffekt erkennst du keinen Unterschied zwischen. Nee, deswegen ja. Ja. Deswegen. Also Fakt ist, es war Kane Velasquez. Ja, ja, klar, hat man ja gehört. Hat sich ja auch gemeldet mit seinem Namen. Ja. Also, weißt du was? Ich versuche jetzt nochmal kurz bei Junior da mal was zu erreichen. Vielleicht ist der ein bisschen offener. Ja, das ist spannend. Kann ich mir gut vorstellen, dass der ein bisschen kooperativer ist in der Geschichte. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Gucken wir mal. Ob er überhaupt rangeht. Die trainieren ja gerade auch alle. Denke mal, ja, ist noch Zeitverschiebung. Ist Zeitverschiebung? Ja, in Las Vegas. Wo ist es denn überhaupt? In Houston. Ach, da ist keine Zeitverschiebung. Mhm. Ja, ist eine Geheimnummer, die ich da bekommen habe jetzt und die funktioniert nicht. Ist natürlich, naja. Probiere ich es einfach mal mit der anderen. Man merkt, dass die Newslage. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Newslage. Telefonstreich, Telefonstreich! Man merkt natürlich, dass heute nicht so viele News sind. Ja. Also ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal recherchiere ich wieder mehr News und weniger Telefonnummern. Was hältst du davon? Hast du denn gar nicht? Doch, ein paar habe ich. Aber ich will jetzt endlich dieses Problem hier klären. Aber man kriegt ja auch niemand mehr an die Strippe hier bei den Idioten da. Die sind ja, wenn die da einmal in so einem, also sag ich mal, ganz oben angekommen sind, dann lassen dann die sind sich. Aber wirklich abgehoben, man merkt es auch, ne? Ja, dann kommen so Sachen mit, was, hallo, kenn dich gar nicht und so. Und dann. Vor allen Dingen auf Deutsch dann, ne? Also ja, ganz das komisch. War ein perfekter Trick. Ja, ja, wirklich. Weil er genau weiß, dass ich kein Deutsch kann. Sonst würde ich ja Dana Weiss heißen. Und ja. Ja, also das scheint sich jetzt hier so ein bisschen in eine Art. Ja, es ist auch, gestaltet sich ein Stück weit auch kompliziert. Ein Fehlversuch, das, könnte man fast sagen. Das ist relativ tief schwer. Hier ist die Mobildoc. Schwer, sein eigenes Personal zu kommen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Nee, vor allen Dingen, weißt du, manchmal wünschte ich mir. Ich würde die Nummern vorher mal durchprobieren. Ich finde, am Anfang war es wirklich noch relativ lustig und so, umso länger man dieses einfach jetzt nur noch mit. Nö, da bin ich knallhart. Ach so, dann flacht dann auch ein ja, Stück gut, weit. Das ist ja, deswegen gibt es ja den Skip-Button. Mhm, oder auch, ja. Ja, oder ausschalten, klar. Oder den gibt es auch, den Knopf. Vielleicht ist auch der Erfolg mir jetzt einfach zu Kopf gestiegen. Nee, von Kane ist er zu Kopf gestiegen, aber ganz zu kopfig. Ja, ganz verlange ich da zu viel von so einem Kämpfer. Kann man ja auch fast nicht verlangen, dass der jetzt noch. Rufst du jetzt übrigens Junior an oder nochmal Kane? Jetzt. Junior. Habe ich jetzt den falschen? Der gedrückt? Mhm, du hast jetzt den, der. Nee. Vielleicht um die Zeit, dass der auch da gar nicht mehr. Da sind die gerade essen. Hey, Junior, what's Hallo. Up, man? Yes, yes, Dana here. What's up, man? Junior? Hallo. Yes, Junior. Dana is here. What's up, man? How you doing? Dos Santos? Fast. Dos Santos? Hello? That's false verbindung. Hey, what's up, man? Dana's here. Hey, hello, Junior. Please talk to me. Hey, you and Kane do your own thing, huh? Okay. Die scheinen auch ein Stück weit unter einer Decke zu stecken. Also ich weiß ich nicht. Ich glaube, die verarschen mich. Ich glaube, es ist eine Art Komplott. Vielleicht ist es ein Königssturz, der da stattfindet. Ich glaube, die verarschen mich. Ich denke auch. Was hast du denn so für News in petto? Ja, Chris, ich merke schon, dir ist das nichts. Dir ist das einfach nichts. diese Art und Weise, die Leute zu entertainen. Mhm. Ja. Hielt sich in den letzten 20 Anrufen, ging es dann auch mit dem Entertainment? Du, es ist, meinst du, es hört noch jemand zu? Puh. Ach, es geht noch weiter. Hello? Hey, Kane here. Is Dana there? Pardon? Kane is here. Mr. Velasquez. Is Dana here? This is not Dana White's telephone number. He don't live here. I don't know him. Oh, but he gave me his number. Well, this is not his number. I don't even know him. People have been calling here for over a year. But I don't know the person, and he don't live here. He never lived here. Oh, you don't know the person? Dana White is a promoter. Yeah, I've seen him on TV, but I don't know him personally. Oh, you must contact him. He don't live here. You must contact him. How many people call you? About 1,000 within the last 2 years. Oh, you must call him, or do you use Twitter? No, I don't. You must tweet Dana that he fixed this for you. This is crazy. Well, I'm not computer smart. My computer's not working anyway. This is crazy. Your number is on the internet, and Dana gave your number around. This is crazy for you. Yes, it is. Okay. I've been getting these calls for 2 years now. Oh, shit. I wish they would find out his real number and call him. Oh, I'm very sorry. I hope you have a great day. And, yes, I hope somebody fixed this for you. Okay, I hope so, too. Bye. Okay. Ja, siehst du, da habe ich ja noch einen riesen Skandal aufgedeckt. Dana White gibt von seiner Mutter die Telefonnummer raus. Und Chris, das ist die große Kunst. Man muss am Ball bleiben. Skandale aufdecken? Ja. Und dann, das muss eine Katastrophe sein, oder? Über 1,000 Anrufe in den letzten 2 Jahren. Alter Schwede. Ja, da ruft halt öfters mal jemand an und will Dana White sprechen. Hello, Ariel Helwani hier. Hello, Dana. Siehst du? Und jetzt sag du mir nochmal, dass das Quatsch ist mit dieser Telefonsache. Die Wege des Herrn sind unergründlich, Chris. War. Hat sogar schon der große Tebat Spegazzo gesagt. Wie hieß er noch? Wusstest du, dass, wenn du die Buchstaben von seinem Namen praktisch mischen würdest? Ich will immer Peter Zwegert sagen. Wie heißt der noch? Ja, Tebert Zwegert heißt der, glaube ich. Das ist sein Kampfname, ist Tebert des Zwegert. Auf jeden Fall, wenn du die Namen, die Buchstaben von seinem Namen nimmst, Chris, und die durcheinander bringst, dann ergibt das Satan lebt. Hat Stefan Raab bei TV Total gemacht. Ist cool. So. Gibt's das noch? Ja, wahrscheinlich schon. Lass uns mal zu UFC kommen. Unser billiges Comedy-Programm. Tebarzt van Elst. Ich mach das ja immer nur deswegen, um die ganzen Wichser rauszusenden, die sich mal denken, ach, ich bin gerade auf dem Cyber, da höre ich halt mal bei den Idioten da rein. Und dann sende ich sozusagen nur für unsere Hörer, die uns wirklich lieben. Mhm. Denn die sind jetzt noch dabei. Die sind das noch ist dabei. Wahr. Die wissen, es gibt immer einen Payoff bei uns. Ja. Und spätestens jetzt kommt der auch. Mhm. Also. UFC 166 steht an am Samstag. Chris hat es hervorragend erklärt, wie man das Ganze gucken kann. Ich habe jetzt innerhalb von 12 Minuten eine halbe Flasche Wein getrunken. Das könnte sich auf meine Moderation Performance niederschlagen. Könnte schon passieren. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, ein paar News gibt's auch. Thiago Silva, an den kannst du dich noch erinnern wahrscheinlich, oder? Thiago Silva, haben wir doch erst letzte Woche gesehen. So sieht's aus. Und der hat sich zu Wort gemeldet, hat gemeint, dass er sehr unzufrieden war mit seiner Performance gegen Matt Hamill. Du weißt, der... Auch, falls dich das interessiert. Der Fette und der Taube. Der Taubstumme. Ja. Und jetzt sagt er konnte ihn nicht finishen, weil er zu müde war. Ja, Thiago hat's auch gemerkt. Und er sagt selber, es war eine shitty Performance. Mhm. Aber ich finde, jetzt hat er wirklich genügend Punkte aufgezählt, die ihn eigentlich diskreditieren, in naher Zukunft einen größeren Kampf zu kriegen. Aber nachdem er sich da selber runtergemacht hat, sagt er, jetzt möchte ich aber gegen einen Top-10-Fighter kämpfen. Das möchte ich sehen. Ja, vor allen Dingen, erstens mal hat er das Gewicht nicht eingehalten. 208 Pfund. Statt ja, der hat doch 3 Kilo zu oder 3 Pound zu viel. Ja, genau. Damit ja, ging es ja schon los. Hochgehen oder was? Nee, der geht nicht hoch. Doch, geht nicht, hör doch. Ich glaube, bei dem ist der Zug auch mittlerweile. Was ist denn der überhaupt? Gefahren. Light Heavyweight, ne? Light Heavyweight war früher mal Heavyweight und ist dann runtergehüppelt. Und der hatte wirklich einen starken Start in der UFC oder wahrscheinlich auch allgemein in der Sportart MMA. Und hat Wir sich könnten dann, doch eigentlich machen, Thiago Silva versus Shogun Rua. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ja, müsste man jetzt mal gucken, wann und ob es diesen Kampf schon mal gab. Aber so auf den ersten Blick finde ich eigentlich das auch mal interessant. Ja, Shogun verloren jetzt relativ fix. Muss auch was zeigen und der hat eine große Klappe. Ja, dann mach doch mal, ja, Kinder. Eine große Klappe hat er wirklich. Ja, also ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich die Performance, wir haben ja darüber das letzte Mal schon gesprochen, aber ich weiß gar nicht, wie ich die Performance einschätzen soll, weil offensichtlich war ja auch Matt Hamill in einer Katastrophenverfassung und ja. Thiago Silva muss ja nur ein Müh besser gewesen sein. Und das wiederum macht mir fast schon Angst, wenn er wirklich auf einen anderen Gegner treffen könnte. Also das bin ich mal gespannt. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dann gibt's News zum ewig dauernden Duell zwischen Wanderlei Silva und Jael Sonnen. Und zwar hat Wanderlei Silva ein T-Shirt, auf dem steht drauf, Anderson knows, Jael talks, Wan does. Und das hat er auf Twitter veröffentlicht, dass er dieses T-Shirt trägt. Und Jael Sonnen ist ja auf Twitter im Endeffekt zu Hause. Und hat das dann natürlich gleich mal aufgenommen. Und es gab ein paar schöne Tweets von Jael Sonnen, die ich dir nicht enthalten möchte, Chris. Oh. Also zuerst hat er erstmal geschrieben, nice shirt, Wanderlei. Someday you move up to shirts with buttons. Das fand ich schon nicht schlecht. Aber dann hat er diesen, also ich sag's nochmal, dann hat er diesen Spruch, der auf dem T-Shirt steht. Anderson knows, Jael talks, Wendt does. Hat dann Jael Sonnen ein bisschen umgedichtet und herauskam, Jael thinks, Anderson sings, and Randy stinks. Das würde ich jetzt das bessere T-Shirt finden. Oh, nee, der Hamster kommt wieder raus. Ich kann's, ey, das ist doch nicht mehr normal. Ich höre den seit Wochen nicht. Naja. Was hat er dann hier geschrieben? Mayhem's in a clinic, Tito's on a brink, there's dishes in a sink, and Wanderlei stinks. Also, er hat sich da so ein bisschen eingeschossen mit Wanderlei stinks, aber sehr unterhaltsame Tweets. Überhaupt ist Jael Sonnen für alle Leute, die sich auf Twitter rumtreiben, ein gut gemeinter Ratschlag. Dem könnt ihr wirklich mal folgen unter @sonnench, sage ich jetzt einfach mal. Und da kommen immer wieder lustige Tweets raus. Ich dachte, das ist definitiv hier in diesem kleinen Podcast eine Meldung wert. Absolut. Junior Dos Santos kommen wir nachher dazu. Dann haben wir noch was von Melendez, da kommen wir nachher auch dazu. GSP, da kann ich noch was erzählen. Ach, guck mal, den Freund. Ja, ja, George St. Petermännchen, der hat ja in einem Interview irgendeiner Zeitung, also es war eine kanadische Zeitung, aber ich glaube, sie kam aus Toronto. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Ist ja dann immer noch fast eine kanadische. Ja, ich wollte es jetzt halt dann noch ein bisschen besser lokalisieren. Aber gut, lassen wir es einfach dabei, dass es eine kanadische war. Da hat er sich so ein bisschen negativ geäußert und hat angedeutet, also zur UFC, und hat angedeutet, oder man hat vermuten können, dass er vielleicht nach 167, nach seinem Kampf gegen Johnny Hendricks, aufhören möchte. Man könnte diesen Verdacht hegen. Also er hat so ein paar Andeutungen gemacht, war ein bisschen unzufrieden, wie er von der UFC behandelt wird, wie manche Sachen gehandelt werden von der UFC. Ich glaube, er fühlt sich irgendwie so ein bisschen unterrepräsentiert aktuell. Ja, also nicht so gewürdigt, wie er es gern hätte. Wie es wahrscheinlich John Jones gerade machen. John Jones, auch ein Anderson Silva wahrscheinlich. Er sieht sich da, ich denke mal, er sieht sich da in dieser Liga. Und die sehe ich ihn aber auch, muss ich sagen. Ja, ja, da kannst du wenig gegen argumentieren. Also, ja. Aber jetzt muss man ja auch mal davon ausgehen, was will er denn, wo will er denn hin? Naja, er will gar nichts, er will aufhören, der hat genug Kohle. Ist ja nicht so, dass er es noch nötig hätte. Okay. Aber das wird's wohl dann doch nicht geben, denn Firas Zahabi, sein Trainer, hat jetzt gesagt, GSP wird definitiv nach 167 nicht zurücktreten. Also da gibt's Entwarnung für alle GSP-Fans, der wird weitermachen. Jedenfalls sagt es sein Trainer. Und ja, es ist natürlich schon ein bisschen nachvollziehbar, wenn du da so dominierst. Er müsste eigentlich der am längsten amtierende Champion aktuell sein. Also ich könnte es jetzt nicht schwören, aber so im ersten Moment würde ich dahin tendieren. Naja, wenn man mal Dominic Cruz jetzt rausnimmt, oder? Ich glaube sogar länger als Dominic Cruz. Echt? Mhm. Also George St. Pierre sehe ich auch gerade Pound for Pound auf Rang 2 gelistet. Und die letzte Niederlage kassierte er vor, da muss man schon ganz weit zurückgehen, am 25.08.2007. Das ist... Puh, das ist schon 6 Jahre her. Das ist schon lange Champion, kann man fast... Nee, Champion wurde er dann am 29.12.2007. Stimmt, davor hat er gegen Matt Serra verloren, den Titel im April 2007. Dann gegen Josh Koscheck den Titelkampf sich gesichert und Matt Hughes geschlagen. Also, ich kann das schon verstehen, dass er sich da so ein bisschen drüber aufregt. Ob es jetzt dann einfach nur ein bisschen Gehype ist, ja, dass sein Kampf mehr ins Gespräch wieder gerückt wird, oder ob er da wirklich ein Problem hat, ist halt die Frage. Das ist aber auch wirklich schwer. Er bietet aber auch nicht so viel Platz für Excitement. Was willst du? Er ist halt ein unfassbarer Fighter, aber dann reicht es mir auch. Wenn ich den gesehen habe, dann möchte ich drumherum eigentlich von ihm nichts mehr sehen. Ich finde deine Interviews eigentlich schon immer sehr interessant. Also ich gucke mir schon gerne das an, was er zu sagen hat auf YouTube oder, keine Ahnung, wenn er mal irgendwo in einem Podcast zu Gast ist oder so, dann höre ich da schon mal gern rein. Aber es kann auch daran liegen, dass ich die Art und Weise mag, wie er spricht, mit diesem französischen Accent. Und ja, ich weiß nicht, ich mag den einfach. Ich höre den mir gerne an und ich gucke mir den auch im Ring oder im Oktagon. Gott, wie hab Ring gesagt? Im Oktagon gerne an. Und ich finde den gar nicht so unspektakulär. Attraktiv. Ja, na, optisch finde ich den auch nicht unattraktiv, aber ich finde den auch nicht unspektakulär im Ring. Der hat da schon. Das habe ich auch nicht gesagt. Er hat auch mal langweilige Kämpfe, gar keine Frage, aber insgesamt, ja, also wenn es nach mir geht, braucht George St. Pierre sich nicht über den Rücktritt den Kopf machen. Meine Meinung. Gut, das ist so im Endeffekt die Newslage. Viel ist nicht passiert. Okay. Mhm. Aber gut, dafür kommen wir jetzt schon zur Card. Und es darf ja ruhig auch mal eine Sendung unter 60 Minuten geben. Wenn du dich erinnern kannst, war das mal die Prämisse, die wir hatten. Nicht länger als eine Stunde. Ja. Das ist fast nicht mehr einhaltbar heutzutage und ich denke, die nächste Ausgabe wird dann auch wieder länger werden. Gut, UFC 166, jetzt haben wir es oft genug gesagt. Mhm. Junior dos Santos fordert Cain Velasquez heraus. Beide sind aktuell irgendwie auf dem Trip, haben sich was eingeworfen und nicht erreichbar. Anscheinend. Aber, ja, ganz genau, anscheinend. Kann natürlich auch sein, dass uns da jemand verarscht hat. Nee, aber, also, der Kampf wird ja so ein bisschen, weiß nicht, ob ihr dieses Video auch laufen ist, wird ja so ein bisschen gehypt als dieses ganz große Ding im MMA-Heavyweight-Business. Wird verglichen mit Frazier gegen Ali und es gilt als die größte Rivalry in Sports History und sowas. Also so richtig, oder die Best Trilogy, sagen sie, glaube ich, Best Trilogy in History oder sowas. Ja. So, erstmal ein Problem. Es kann ja nicht die beste Trilogie sein, wenn der dritte Teil noch nicht mehr über die Bühne gegangen ist. Das ist so, wahr. Da fängt es ja schon mal an. Ich kann da natürlich relativ wenig zu sagen, weil es meine erste Trilogie ist. Okay. Aber grundsätzlich ist das, ich finde sowieso, dass da hauen sich jetzt bestimmt einige die Hände über dem Kopf zusammen. Das Heavyweight ist mit das Uninteressanteste für mich, als der jetzt First Anniversary macht im MMA gucken. Übrigens, nächsten Monat ist es soweit, da gucke ich ein Jahr MMA. Und da gibt es dann eine 24-Stunden-Ausgabe von uns dafür, weil Chris ein Jahr MMA geguckt hat. Startet mit 2 Stunden WWE 2K14 spiele ich da. Zocken heißt es dann. Ja, zocken. Chris zockt. Nee, pass auf, warte mal, bevor du weitererzählst, ja, mal erstmal ganz, ganz, ganz kurz was abklären. Hast du die 2 Kämpfe, die davor stattfanden, hast du die gesehen? Gab es ja jetzt zwischen auf unserer Seite. Zwischen den beiden, ja, selbstverständlich, ja, klar. Okay, jetzt pass auf. Beide sogar in diesem Jahr. Fangen wir mal an mit dem ersten Kampf, diese 30-Sekunden-Nummer, wo Dos Santos, also man muss dazu sagen, beide gingen ja damals verletzt in ihren Kampf. Cain war verletzt ich glaube, beide waren am Knie verletzt. Und auch Junior Dos Santos, JDS, hat gesagt, er musste im Endeffekt das Ding schnell zu Ende bringen, weil er halt wahrscheinlich nicht über die Distanz hätte gehen können mit seiner Verletzung und Cain Velasquez ebenfalls angeschlagen. Dann gibt's diese ja, von rechts, Overhand Right, sagt man, glaube ich. Und voll auf Kanes Ohr. Er geht zu Boden, verliert den Titel in seiner ersten Titelverteidigung und viele waren sehr, sehr überrascht. So, das mal zum ersten Kampf, für alle, die das nicht gesehen haben. Dann gab es den zweiten Kampf, den Rückkampf. Den hat sich Junior dos Santos, nee, den hat sich Cain Velasquez damals verdient, nachdem er Bigfoot Silva sehr, sehr, sehr beeindruckend geschlagen hat. Ja. Genau, und dann gab es diesen zweiten Kampf zwischen JDS und Cain Velasquez. Und damals hat Cain Junior dos Santos dominiert. In den ersten drei Runden absolute Domination. Ja. Danach ging es bei Cain auch so ein bisschen bergab, was die Cardio anging. Und er hat da das Ding, ich glaube, der hat alle fünf Runden gewonnen. Der hat so dominiert, das war einfach sehr, sehr beeindruckend. Und viele sagen halt auch, ja, man hat eigentlich auch im ersten Kampf schon mit einer ähnlichen Performance gerechnet, aber man wusste natürlich, dass JDS ein sehr, sehr starker Boxer ist und immer gefährlich ist. So, das sind mal so, ja, dass wir mal das Feld abgesteckt haben für unsere Zuhörer, die jetzt die beiden vielleicht noch nicht so gut kennen. Und man muss dazu sagen, die zwei sind wirklich mit großem Abstand, oder nee, eigentlich die drei, zu dem dritten kommen wir nämlich nachher auch noch, Daniel Cormier, das sind so die drei Heavyweights aktuell jedenfalls, die den anderen Heavyweights wirklich meilenweit enteilt sind. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du sagst, die Heavyweight Division ist jetzt nicht unbedingt für mich so spannend. Ja. Du magst ja auch Travis Brown sehr, ne? Nee, also. Also, da war so eine Sympathie war zu sehen. Naja, mir hat das natürlich gefallen, dass er da diesen Upset-Win praktisch hingelegt hat gegen Alistair Overeem. Aber so von den Top Ten, wenn du die jetzt vor dir hast, das sind halt alles für Fabricio Verdum, Bigfoot Silver, Travis Brown, Josh Barnett, Frank Mir, Alistair Overeem, Roy Nelson, Stipe Miocic, das sind alles nicht so Leute, wo ich denke, oh, da kommt irgendwie jetzt sowas Großartiges auf uns zu oder so. Also so ein bisschen fehlt da schon die Tiefe des Rosters. Ja. Das stimmt, ja, aber grundsätzlich bei Alistair Overeem, da finde ich, passt bei mir das Gesamtpaket von Skandelchen über Selbstdarstellung und so, das den finde ich halt sehr, sehr geil. Dann natürlich Roy Nelson. Wer Roy Nelson nicht mag, der ist wirklich ein unfassbar doofes Arschloch. Ja, aber es geht jetzt mal nur so um Competition, nicht was die Leute sonst so irgendwie oder wie sie sich vermarkten. Ja, aber den mag man halt. Und es geht ja auch so ein bisschen um die Likeability der. Naja, ich weiß halt nicht, wenn du einen Kampf siehst, von dem du von vornherein weißt, das wird nichts. Also, weißt du, von den dreien, wenn du Velasquez, Dos Santos und Cormier rausnimmst, nimm irgendeinen von den Top Ten. Und ich gehe davon aus, dass einer der drei, die über denen stehen, die definitiv besiegen werden. Also, ich mache mir keine Sorgen, egal. Wenn jetzt Verdum gegen Velasquez als nächstes kommen sollte oder gegen Dos Santos, sehe ich wirklich nicht als große Competition. Klar, also Heavyweight. Gegen wen hat Stipe Miocic den letzten Fight gemacht? Also ich kann mich an, das war irgendwie so ein. Ist schon länger her, ne? Hat er gewonnen, ne? Also ich bin in Versuchung zu sagen, dass es Roy Nelson war. Da war es doch damals so, dass Roy Nelson, also Big Country, dass der auf einer Winning Streak war und alle gesagt haben, ey, wenn der jetzt auch noch den Kampf gewinnt gegen Miocic, dann ist er ganz vorne mit dabei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang des Jahres Stipe Miocic mal gesehen und war begeistert von dieser Maschine. Es ist wirklich eine unfassbare Maschine, der Typ. Mhm. Und ich finde der... Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also es ist tatsächlich Roy Nelson. Hat er verloren, Nelson? Nee, da hat er gewonnen. Also Nelson hat verloren, richtig. Ja. Und ich glaube, bei Miocic, da geht noch mehr als nur Number 10 ranked. Ja, aber er hat auch gegen Stefan Struve verloren. Also das ist dann halt wieder... Ich bin so ein alter Holländer, ne? Ja, der leider jetzt auch am Herzen erkrankt ist. Aber sieht wieder ein bisschen besser aus. Der ist am Herzen erkrankt. Jetzt sieht es aber wieder ein bisschen besser aus. Ja, bei Miocic, da will ich jetzt dann... da will ich dann, glaube ich, mal erstmal so jemanden aus dem Top 5 sehen gegen ihn. Also ich kann den noch nicht einschätzen, ob der da vorne mithalten kann. Den könnte ich mir mal gut gegen Josh Barnett oder Travis Brown vorstellen oder gegen Anthony Silva oder sowas, um mal zu gucken, ob er da oben hingehört. Ich bin mir nicht sicher. Also ich sehe den nicht als große Competition für die drei, die jetzt da oben stehen. Nee. Also ich mag den sehr gerne. Ja, also da ist ja auch, sag ich mal, nicht ausgeschlossen, dass der sich noch weiterentwickelt irgendwie. Mhm. Also Ja, aber prinzipiell, wenn du die anderen Divisions anguckst, da ist halt irgendwie immer Action drinne. Und die Heavyweight Division ist schon ein bisschen lame. Und deswegen, also das soll aber nicht heißen, dass der Main Event am Samstag lame ist. Das ist überhaupt nicht. Die beiden sind, sind großartige Kämpfer. Also das, das darf man jetzt nicht irgendwie falsch verstehen. Das ist wirklich der Shit, best of the best, kann man mit sagen. Baddest man on the planet, ne? So sieht's aus. Nicht ohne Grund ist auch ein Cain Velasquez auf Platz 5 der Pound-for-Pound-Rankings. Ja, also das ist schon ein richtig guter. Aber dann, wenn es halt nach unten weitergeht, dann fehlt die Tiefe. Und deswegen ist die ganze Division so ein bisschen, ja, nicht ganz so interessant, finde ich jedenfalls. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Jetzt haben wir uns irgendwie, sind wir irgendwo abgeschwiffen beim Thema, dass wir das so ein bisschen erklären wollten, wie diese Rivalry zustande kam. Mhm. Also, da gab es irgendwie nie böses Blut, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Gerade sagen, so eine richtige Rivalry. Nee, es gab mal. Musst du mir jetzt selbst nochmal kurz erklären. Es gab einmal so eine kurze Offerte von Dos Santos, der behauptet hat, ja, Kane, der haut ja wie ein Mädchen. Und dann gab es die Aussagen von, ich habe, also wenn ich treffe, dann fällt Kane halt um. Und da hat er natürlich das Argument mit 30 Sekunden im ersten Kampf auf seiner Seite. Und Kane hat 5 Runden auf mich eingeprügelt und ihm ist es nicht gelungen, mich K.O. zu schlagen. Kann man natürlich, das, also wenn man was Positives aus dem zweiten Kampf mit rausnimmt und Junior Dos Santos heißt, dann wahrscheinlich das. Was ist eigentlich Cigano? Ich glaube Jüngchen oder sowas. Ich muss aber nachgucken. Muss mal Portugiesisch-Deutsch-Übersetzungsbuch gucken im Internet und das mal eingeben. Ich glaube Jüngelchen oder irgendwie sowas. Kann auch sein, dass ich völlig falsch liege. Also Junior auf Portugiesisch. Ich gehe davon aus, du suchst also nicht im Internet nach einer Übersetzung. Ja? Ich bin gerade dabei. Das dauert mir schon wieder viel zu lange. Ja, aber zurück zu der ganzen Geschichte. Aber insgesamt gehen die beiden sehr fair miteinander um. Und es sind halt einfach wirklich schlicht und ergreifend die Besten, die es gerade gibt. Und deswegen treffen die auch immer wieder aufeinander. Und ich gehe nicht davon aus, dass es das letzte Mal ist, dass wir die beiden gegeneinander sehen werden. Egal wie der Kampf ausgeht. Ich glaube, es wird noch mal einen dritten Kampf geben. Zigeuner heißt es. Ja, das war ja großartig. Da hätte man auch nicht drauf kommen können. Eigentlich müsste man jetzt direkt Sex miteinander haben. Das war das. Naja. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert zu stehen. Zigeuner, siehst du? Schön. So heißt das, so sieht's aus. Nee, also, ja, im Endeffekt, wie gesagt, die zwei besten Heavyweights treffen da aufeinander. Keine Fehde oder sonst irgendwie irgendwas, was da im Hintergrund läuft. Und es gibt jetzt dieses dritte Match, ich habe gerade eben angesprochen, es wird so ein bisschen als Rubber-Match deklariert. Das ist es aus meiner Sicht nicht. Ich bin mir sicher, die beiden werden nochmal aufeinander treffen, weil die Competition fehlt. So, jetzt aber zu ein paar interessanten Informationen. Wer ist denn, da kommen wir später zu. Okay, also, die Frage ist ja jetzt hier in diesem Kampf, es gibt für mich eigentlich gibt's ja nur zwei Wege, wie dieser Kampf enden kann. Entweder Dos Santos schlägt Velasquez K.O., das ist immer drin. Junior Dos Santos ist der beste Boxer in der Heavyweight Division. Dazu passt zum Beispiel auch seine Aussage, dass er sagt, wenn ich 4 Monate Zeit hätte, dann würde ich einen der beiden Klitschos definitiv besiegen. Hat er gesagt? Mhm. Und er hat gehst auch. Gehst du da mit? Das gab's, solche Aussagen gab's schon. Hüben und drüben. Boxer, die behauptet haben, sie sind in MMA der Shit und sind auf die Fresse gefallen. Und MMA, es sind zwei unterschiedliche Sportarten. Da hat ein MMA-Reporter ein schönes Gleichnis gebracht. Kein Mensch würde nach einem Footballspiel irgendwo rumlatschen und behaupten, sie würden den FC Bayern München schlagen können. Weil es sind zwei unterschiedliche Sportarten. Nur weil beide auf dem Feld rumrennen, heißt es noch lange nicht, dass es dieselbe Sportart ist. Und so sehe ich das bei MMA und Boxen auch. Es sind zwei unterschiedliche Sportarten und das ist einfach Bullshit. Also ich bin mir sicher, dass Dos Santos keine Chance gegen die Klitschkos hätte. Mhm. Wenn er sie hätte, wäre er schön blöd, wenn er in der UFC kämpft. Weil ich denke mal, wenn er der wäre, der die Klitschkos K.O. schlägt, dann verdient er da so viel Geld wie bei der UFC in 5 Jahren wahrscheinlich. Mhm. Also das ist halt einfach eine, ja, wahrscheinlich einfach so eine Aussage, mit der er sich ein bisschen wichtig machen wollte, behaupte ich jetzt mal. Er hat aber dann auch dazu gesagt, er hätte Dana White sogar schon mal darauf angesprochen und Dana hätte da so ein bisschen rumgewitzelt drüber, aber hätte nichts dagegen gehabt und vielleicht macht er das auch mal, hat er gesagt, der Dos Santos. Aber wie gesagt. Als World Champion wäre natürlich, nee, nehme ich zurück, nicht als World Champion. Da würde es, glaube ich, auch Dana White nicht zulassen. Genau, der würde dann nicht sagen, dass hier die prächtige UFC gegen da diese ganze Kasper, WBC, WBOs und so, dann verliert, ne, wäre dann einfach so. Das wird aber auch, ich glaube auch nicht, dass das jemals passieren wird. Ich glaube wirklich, dass das halt so ein bisschen Säbelrasseln ist wahrscheinlich. Also einfach nicht in Richtung Klitschkos, sondern um sich selber ein bisschen größer zu machen, vielleicht mit Hinblick auf den Kampf gegen Kane. So, deswegen... was heißt mixen? Man könnte ja... Das irgendwie mixen. Boxen und MMA. Dass man nur boxen darf, aber 5 Runden darf im Octagon oder so. Das ist ja eben genau das, wo das ganze Bullshit wird. Das ist eben, da finde ich das Gleichnis so schön mit Football und Fußball. Ja. Ja, das ist wie wenn du sagst, ja gut, dann darf man halt nur Mittelkreis in die Hand nehmen, den Ball. Also das macht einfach keinen Sinn. Es sind zwei unterschiedliche Sportarten. Wenn er Boxer werden will, dann soll er es machen, aber nicht so einen Scheiß da erzählen. Und ich glaube da auch nicht dran. Aber jetzt zurück zu der Geschichte, dass Dos Santos aus meiner Sicht nur gewinnen kann, wenn er Cain Velasquez K.O. schlägt, sollte ihm das nicht gelingen. Cain Velasquez ist eine Maschine. Und er wird nicht stoppen, bis dieser Kampf zu Ende ist oder er ihn vorzeitig für sich entscheiden kann. Deswegen, den musst du K.O. schlagen. Anders hast du gegen Cain Velasquez aus meiner Sicht keine Chance. Ja, der marschiert durch dich durch, im wahrsten Sinne, ne? Ja, das ist eine absolute Kampfsau. Ich weiß nicht, wie du hast ja auch jetzt ein paar Kämpfe von beiden gesehen oder zumindest mal einen von beiden. Nee, du hast ja die anderen zwei auch schon gesehen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ist das jemand, der dich... Ich bin ja ein absoluter Fan von Cain Velasquez. Ist das jemand, der dich auch anspricht als Kämpfer oder ist der dir zu stoisch und ja eben zu sehr Maschine? Der ist grundsätzlich vom Auftreten und so sehr introvertiert, ne, was man immer so bei den ganzen Primetime-Shows und so sieht. Aber grundsätzlich mag ich Cain Velasquez nicht so gerne. Ich bin dann eher der Junior Dos Santos-Guy, obwohl der ja jetzt auch nicht mit großen Promos da irgendwie daherkommt oder so. Aber ich mag den Look von ihm, den Style. Ich mag das Boxen sehr gerne im MMA. Also lieber als Submission-Game. Und ich finde, der verkörpert den ultimativen World Heavyweight Champion und damit auch den Baddest Man on the Planet. Also der hat für mich da mehr das Profil. Was mir bei Dos Santos in letzter Zeit aufgefallen ist, also seitdem er mal Champion war, dass er schon ganz schön dicken macht. Auch in den Primetime-Videos, wenn er da seine Hütte zeigt und dass er sein eigenes Ärzteteam hat und seine Putzfrau und so. Aber gut, der wirkt auf mich halt einfach wie ein Junggeselle, der sein Leben gerade lebt. Und Dos Santos ist halt der Typ, der wahrscheinlich in seiner Familie einen extrem hohen Stellenwert einräumt und ansonsten halt einfach für diesen Sport lebt und das ist halt seine Intention, die er nachgeht und die er liebt und Dos Santos verkörpert für mich so einen klassischen Junggesellen. Nicht unsympathisch, sondern so. Und Velasquez ist der Familienvater für mich so. Ach schön. Vielleicht auch da der Unterschied dann zwischen uns beiden, dass man dann eher den anderen präferiert. Ne? Könnte schon sein. Du musst ja halt noch deine Hörner abstoßen. Ja, Junior Dos Santos ist halt der El Pocho des MMAs. Sagt man das so? Das sagt man zumindest in den USA so. Soll ich da nochmal anrufen? aber Junior Dos Santos, das hat man ja auch in den Primetime-Episoden gesehen, in der ersten, glaube ich, dass er auch viel in Brasilien macht, ne? Dass er viele Kinder besucht und sowas. Das ist, also, er ist jetzt nicht so ein ganzer Egoist. Da muss ich mal was dazu sagen. Immer wenn ich das habe ich jetzt schon bei anderen Primetime-Videos von ihm gesehen, dass er halt viel mit den Kindern und so macht. Ich habe da Das ist bestimmt ein ganz großer Arschloch-Move von mir, aber ich denke da immer so, lass doch die Kinder mal los. Ich finde das irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe dann immer sofort das Gefühl, hör auf mit den Kindern, die immer anziehen. Kannst du das mal ins Gesicht sagen? Ja, klar. Glasscheibe dazwischen hast schon. Das soll keine Unterstellung sein, aber ich weiß auch nicht. Das macht er, er ist da ein Volksheld, glaube ich schon, oder ein großer Star in Brasilien. Und ich finde es schon toll, dass er da versucht, ein bisschen was abzugeben von seinem Ruhm und dass er seinem Trainingscamp treu bleibt und auch nicht in die USA geht und so, sondern in Brasilien bleibt und da sein Ding durchzieht. Das macht ihn schon, ich finde ihn auch nicht unsympathisch, überhaupt nicht. Aber einfach von der Toughness und von der Art und Weise zu kämpfen, entspricht Cain Velasquez einfach wirklich dem, wenn ich ein UFC-Fighter sein dürfte, ja, bei so einem UFC Konsolenspiel, ja, dann würde ich, glaube ich, Cain Velasquez immer wählen. Weil das ist so für mich genau das, So würde ich mich auch gern verkörpern. Okay. Also vom Stil zum Kämpfen, das ist für mich wirklich so einer, ich finde ihn großartig. Und du bist auf Junior dos Santos Seite, da haben wir so eine ähnliche Situation wie vor ein paar Monaten. Ja. Pettis gegen Henderson. Und wir alle wissen ja, wie das ausgegangen ist. Ja. Und auch diesmal wird es einen niedergeschlagenen Chris Guy, den ich ihn jetzt einfach mal geben. Ja. Und Cain Velasquez wird natürlich, weil er ein Gentleman ist, wird er ganz ruhig in sich rein. Also er wird sich ganz ruhig für sich selber freuen und wird an dich denken. Wird in die Kamera zwinkern und sagen, hey Dana, da haben wir dich ganz schön an den Eiern gehabt am Donnerstag. Ricky, das war nur für dich, sagt er dann in die Kamera. Was noch interessant ist, Junior dos Santos, das konnte man jetzt sehen, hat einen kleinen Cut oder ja, doch 3-4 Zentimeter über dem rechten Auge. Könnte er sich als Problem entpuppen, oder? Es wird interessant. Er hat sich das wohl beim Training zugezogen, vor 3 Wochen, wie gesagt. Und es gab mal einen ähnlichen Fall. Alexander Gustafsson sollte damals gegen Craigard Musashi sollte damals in Schweden diesen Kampf da jedenfalls haben und hat sich da auch im Vorfeld irgendwie am Auge verletzt, hat einen Cut. Doch, Musashi heißt er natürlich, Craigard Musashi. Und wurde dann gesperrt von der schwedischen Commission da. Und das wird jetzt diesmal nicht der Fall sein. So sieht es jedenfalls heute aus. Julian dos Santos darf antreten. Aber was du natürlich schon richtig sagst, wenn du da 5-6 Mal draufhobelst, könnte natürlich schon sein, dass das Ding wieder aufgeht. Ja, eben drum. Ja. Also es ist natürlich immer ein Nachteil, wenn der Gegner eine Schwäche irgendwo... Eine offensichtliche Schwäche, genau. Ne? Es könnte aber andererseits wieder natürlich dir Möglichkeiten eröffnen, dass er vielleicht unvorsichtig ist, weil er sich zu sehr auf eben dann... auf das Ziel einschlägt, ja, oder was? Wobei, weißt du, das auf diesem Level kann ich mir das fast nicht vorstellen, dass die solche Fehler machen. Ich glaube, Cain Velasquez wird deswegen seinen Kampf nicht irgendwie umstellen und wird jetzt sagen, ja gut, ich versuche ihn jetzt weniger auf den Boden zu bringen und versucht den Cut zu öffnen da, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich denke mal, wenn er die Gelegenheit hat, wird er es versuchen und ansonsten folgt er seinem Gameplan. So, hast du das eigentlich gesehen, als Cigano seine eigenen Nikes bekommen hat? Ja, habe ich gesehen. Schon, der Trainer ist ja völlig ausgeflippt. Schon ein erhebender Moment, oder? Ich hätte auch gern eigen. Kannst ja mit dem Edding reinmalen. Ja. Chris Enigma Sohle. Sohle? Ja, du kriegst Enigma-Sohle, machst du rein. Ja. Kann mir richtig vorstellen. Die hätten, ich kann mir das gut vorstellen, wie deine Nikes aussehen würden. Die hätten dann wahrscheinlich so an der Lasche so 2 so Nippel, mit denen man irgendwie eine Xbox controllen könnte. Nee, ich hätte dann so Oldschool-Dinger, und die man aufpumpen könnte. Und dann mache ich oft auch einen Five-Knuckle-Shuffle. Oh, das ist, glaube ich, eine andere Sport. Ja, Sport, naja. Gut, Dos Santos. Ja. Dos Santos Velasquez. Also ich tippe auf Velasquez. Wie sieht es da bei dir aus? Diese Frage schon. Ja, es könnte ja sein, dass du, obwohl du Fan bist, sagst, okay, ich bin halt einfach nicht so verbrämt. Ich meine, klar, du hast völlig recht, wenn Nürnberg gegen Bayern spielt, dann wünscht man sich als Nürnberg-Fan ja auch, dass Nürnberg gewinnt. Aber man ist halt einfach Realist und sagt, es wird halt doch Bayern werden. Okay, dann gehe ich jetzt mal wirklich von dieser Seite ran und sage, aus mir spricht, ich habe jetzt nur noch die Vernunft. Ich sage, Junior dos Santos, Title Change. Mhm. So, du dummes Schwein. Dann der nächste Kampf. Daniel Cormier, für mich... das wirst du jetzt als Affront verstehen, aber ich meine es wirklich ernst und das ist auch überhaupt nicht, um dir jetzt irgendwie einen reinzudrücken, aber für mich ist Cormier sogar höher zu ranken als Dos Santos. Ja. Für mich ist er der beste Heavyweight zusammen mit Cain Velasquez. Man konnte das im Frank Mir-Fight vielleicht nicht unbedingt sehen, aber in seinen Strikeforce-Kämpfen definitiv. Er ist nicht ohne Grund auf Platz 2 gerankt. Es wird sein wahrscheinlich letzter Kampf im Heavyweight sein. Er wird runtergehen. Ins Light Heavyweight. Alles keinen Sinn macht, denn er kann gegen Cain Velasquez nicht antreten, weil sie in einem Camp sind, ne? Genau, also er möchte, also beide möchten das nicht, ist ja auch verständlich. Ich meine, er ist, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, gab es ja auch nicht nur bei Primetime, sondern ist bekannt, Daniel Cormier ist bei Velasquez-Campen immer in Velasquez-Corner. Diesmal wird es aber so sein, dass ja DC gegen Big Country den Co-Main-Event hat und er geht dann nicht duschen, sondern egal was ist, er geht in die Ecke von Cain Velasquez. Da bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Natürlich, wenn der fix und foxy ist, dann bin ich wirklich mal gespannt, ob der sich da reinstellt. Aber da sieht man mal, dass die beiden nicht irgendwie nur so vor der Kamera Freunde sind, sondern offensichtlich wirklich ein Team sind und dann macht es wenig Sinn. Das ist wahrscheinlich so eine Klitschko-Nummer, dass die beiden gegeneinander antreten. Ich sage jetzt ja nicht, dass er deswegen runtergeht, sondern es ist aus meiner Sicht auch der richtige Schritt. Daniel Cormier kann ein bisschen weniger wiegen und dann kann der Shit im Light Heavyweight. Naja, du weißt ja, wer da Champion ist, ne? John Jones. Und das für ist mich wahr. Ist Cormier definitiv auch der Typ, der Jones besiegen kann. Also bei Gustafsson, warte mal auf das Rematch ab. Die erste Geschichte war natürlich großartig, aber ich glaube, im zweiten Kampf sieht die Sache anders aus, weil auch im ersten Kampf konnte man sehen, wie John Jones sich diesem ganzen Spektakel da immer weiter angepasst hat und das Zepter in die Hand genommen hat. Mhm. Und er hat sich auf diese neue Situation perfekt eingestellt. Richtig, und das wird er natürlich dann vermutlich in den nächsten Kampf dann auch mit drüber retten. Und Cormier ist aber durchweg auf so einem hohen Niveau. Nur mal wirklich, man muss sich das mal vorstellen, 2008 war der Typ der Captain vom olympischen Wrestling-Team oder Ring-Team der USA. Also das ist einfach, das ist so ein hohes Niveau, was da angeschlagen wird. Da musst du schon extrem gute Skills haben, um Daniel Cormier in die Schranken zu weisen. Und nicht ohne Grund ist der Typ unbesiegt. Mhm. Und also das ist schon der Shit. Ich hoffe, dass er gegen Roy Nelson ein bisschen mehr zeigen kann als gegen Frank Mir. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es ein bisschen interessanter werden wird, weil Roy Nelson natürlich diese unheimliche Knockout-Power hat. Ja. Also das ist auch hier, ist ähnlich wie bei Velasquez gegen Dos Santos, bin ich mir relativ sicher, dass Big Country das Ding nur gewinnen kann, indem er DC K.O. schlägt. Das kann ich nicht ausschließen, weil es reicht halt eine rechte und das war's für, könnt ihr mir vorstellen. Wobei, man muss also sagen, Daniel Cormier hat bei Strikeforce auch schon den ein oder anderen hat da schon ein oder andere brenzlige Situation überstehen müssen und hat die auch überstanden. Also das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ein schwaches Kinn hat oder so. Der kann sich schon noch auf den Beinen halten, wenn er auch mal getroffen wurde. Aber es ist schon ein interessanter Kampf. Die beiden haben im Vorfeld sich auch immer mal wieder so ein kleines Wortduell geliefert. Es ging dann eine Zeit lang darum, dass ich Roy Nelson doch mal rasieren solle. Roy Nelson ist ein Typ, so stellt man sich, glaube ich, einen Holzfäller in Kanada vor. Bierplauze, ja. Dicker Bart, cooler Typ irgendwie. Ja. Also, so. Und die Vorgeschichte war, dass in Toronto, beim Event in Toronto von der UFC, diverseste Kämpfer dazu gezwungen wurden, ihre Bärte abzurasieren. Ja, weil die Commission gesagt hat, so gehst du nicht in den Ring, der Bart muss gestutzt werden. Dann hat DC angefangen zu fordern, dass Roy Nelson doch auch sich mal pflegen sollte und sich den Bart abrasieren soll. Und da hat sich die Commission jetzt allerdings auf Seiten von Roy Nelson gestellt und hat gesagt, er darf diesen Bart weiterhin tragen. Gott sei Dank. Und muss ihn nicht abrasieren. Übrigens war das bei UFC 165 die Geschichte mit in Toronto. Und die Frage ist allerdings, ob es nicht doch ein kleiner Vorteil ist, Chris, wenn du so einen langen Bart hast. Also ich meine nicht, dass der was abdämpft. Meinst du, dann schlittern die Fäuste ab oder was? Nein, es ist halt schwieriger, das Kinn zu fixieren. Also du hast halt da unten dann nochmal 15 Zentimeter Gestrüpp. Ja, ich glaube jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie einen Schlag abfedert oder sonst irgendwas, aber dass du da nicht exakt triffst, könnte schon sein. Die Frage ist halt, ist das so ausschlaggebend in den Kampf? Also das kann ich mir dann auch wieder nicht vorstellen. Ja, und vor allen Dingen glaube ich nicht, dass Big Country das perfide macht. Also dass er sagt, hier, ich lasse das Ding wuchern, damit ich irgendwie den Gegner oder dass ich da einen kleinen Vorteil gegenüber dem Gegner habe. Also das glaube ich nicht. Nee, das ist halt sein Gimmick, Punkt. Ja. So. Auf jeden Fall ein riesen interessanter Fight für Ryan Nelson. Wäre natürlich ein Sieg gegen die Nummer 2 im Heavyweight-Business. Wäre natürlich Wahnsinn und würde ihn sofort, ich denke mal, unter die ersten 6, 7 in dieser Division katapultieren, wenn nicht sogar unter den Top 5, aber wahrscheinlich nicht. ich gehe da ganz klar mit Daniel Cormier. Alles andere macht für mich keinen Sinn in diesem Kampf. Wobei ich hier wirklich ein Upset für nicht ganz unrealistisch halte. Ryan Nelson hat einfach... Ja, eben weil die Keule immer kommen kann, ne? Ja, ja, ja. Ich hoffe halt, dass Daniel Cormier ein bisschen was zeigen kann, weil für ihn ist es natürlich eine scheiß Situation. Als er entschieden hat, dass er das versuchen will und in Light Heavyweight wechseln will, war ja da im Endeffekt so eine Art Wüste vorzufinden. Also es gab John Jones, dann gab es die Wüste und dann gab es die ganzen anderen, die im Endeffekt ihre eigene Meisterschaft ausgetragen haben. Und es kehrte so schon ein bisschen Langeweile ein, muss man fast schon sagen. Und jetzt finde ich, es ist eine der attraktivsten Divisions. Ja, durch Gustafsson jetzt halt einfach, durch diesen Wahnsinnskampf. Aber Phil Davis, Rashad Evans finde ich alle interessant. Ja gut, Rashad Evans und, wen hast du noch genannt? Phil Davis. Phil Davis, ja, das sind für mich jetzt auch keine Leute. Chael Sonnen. Rashad Evans hat erst gegen John Jones einen Kampf gehabt und hat da, also vor einem Jahr war der, glaube ich, oder vor anderthalb, hat da bitterlich verloren, ist also raus aus meiner Sicht. Chael Sonnen ist raus. Phil Davis, ja, hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt. Es fehlt die Competition für John Jones. Wenn Gustafsson nicht wäre, fehlt die Competition. Und Phil Davis muss man auf Rechnung haben, bin ich der Meinung. Wen? Phil Davis. Ja, ich sehe es ein bisschen anders, aber gut. Hat Machida, weißt du das noch? Machida mal richtig schön auf der Glocke geknödelt. Naja, eben nicht. Er hat ihn so unter umstrittenen Umständen, will ich mal sagen. Er hat ihn in seinem Match, in seinem Fighting, in seinem Game. Aber es war jetzt nicht ein überlegener Sieg gegen Lyoto Machida. Ich finde schon, dass Machida ein gewisser Benchmark ist. Ja, aber er hat den Kampf auf den meisten Zetteln eher gewonnen. Also, weißt du, was ich meine? Es war jetzt halt einfach, da hat mir die Performance nicht so gefallen, dass ich ihn jetzt da unbedingt gleich als Gefahr für John Jones irgendwie sehe. Aber Daniel Cormier, auf den haben sich alle gefreut, der soll runterkommen und John Jones mal richtig einheizen. Jetzt gibt's halt Gustafsson und es gibt Teixeira, wobei auch da wird sich das wahrscheinlich dann relativ schnell im März erledigt haben. Aber er muss sich jetzt natürlich hinten anstellen, weil nach Teixeira kommt erstmal Gustafsson und dann käme erst Cormier. Und er dachte ja, mit einem Sieg gegen Roy Nelson kann ich eigentlich direkt John Jones herausfordern. Und das wird jetzt wohl nicht der Fall sein. Es wird erst noch. Naja, weil er wird wahrscheinlich dann erstmal noch einen Kampf haben gegen irgendjemanden anderen aus dem. Vielleicht aus dem Top 5 Light Heavyweight. Mal abwarten, was sich da entwickelt. Und dann als nächstes trifft er dann wahrscheinlich, wenn er gewinnt, auf John Jones. Was natürlich interessant wäre, Phil Davis gegen Daniel Cormier. Das könnte man machen. Mhm. Würde ich interessant finden. Ja, mal abwarten. Aber haben wir jetzt eigentlich hier schon getippt? Nein. DC habe ich gesagt. Was sagst du? Ich sage DC. Ja, da sind wir uns einig. Gilbert Melendez gegen Thiago Sanchez. Das ist auch ein Kampf. Also den kann ich mir jedem ans Herz legen. Der wird großartig, Thiago Sanchez und Gilbert Melendez. Ich glaube wirklich, dass die das Haus abbrennen werden. Also da habe ich wirklich große Hoffnung. Gilbert Melendez, der ja eigentlich, man könnte sagen, der amtierende Champion ist, weil für mich hat er damals Benson Henderson besiegt. Kannst du dich noch an den Kampf erinnern? Mhm. Und deswegen ist er für mich einfach der Lightweight Champion aktuell. Mhm. Gedanklich, hat er, glaube ich, auch gesagt, das ist die erste Titelverteidigung des Lightweight Champions, der keiner ist. Mhm. Er trifft auf Diego Sanchez, definitiv nicht zu unterschätzen. Der Typ, hast du den schon mal gesehen? Nein. Großartiger Kämpfer eigentlich, auch sehr unterhaltsam, wie er kämpft. Und das ist schon eine Herausforderung, glaube ich, für Gilbert Melendez, wenn er das Ding gewinnt und Pettis sein Ding gegen Thompson gewinnt. Könnte es sein, dass Melendez dann tatsächlich als nächstes gegen Pettis ein Match bekommt? Würde mich nicht wundern. Könnte sein, dass das so kommt. Also für Melendez ist das wahrscheinlich, vielleicht muss er auch nochmal einen Kampf dann hinten dranhängen, um seinen Stellenwert nochmal so ein bisschen zu untermauern. Aber ich glaube, mit einer beeindruckenden Performance ist der Typ wieder im Rennen um den Titel und Ja. Tja, ansonsten, was gibt's noch zu diesem Kampf zu sagen? Gilbert Melendez hat gesagt, er würde sich... Ach, das ist eine andere Geschichte, genau, das kann man aber auch nochmal kurz aufgreifen. Gilbert Melendez und Nick Diaz sind ja so ein bisschen Trainingspartner. Aktuell ist ja Nick Diaz nicht mehr aktiv, ist in Ruhestand getreten, will nur noch große Kämpfe. Und das hat Nick Diaz, das hat Gilbert Melendez in einem Interview auch nochmal unterstrichen. Wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab. Nick Diaz kommt nur zurück für die richtige Herausforderung, hat er da gesagt. Bei Nick Diaz erzähle ich dir deswegen, Chris, weil du den ja auch magst, den guten Nick Diaz. Und die Sportart ist ihm eigentlich egal. Boxen, Kickboxen, MMA, Nick Diaz will einfach. Was heißt magst? Ich mag es, wenn er mich bespaßt. Ja, aber der fehlt schon so ein bisschen, finde ich. Ich finde auch, ja. Beide. Mhm. Beide. Aber Gilbert Melendez, Diego Sanchez, Chris, da kannst du dich drauf freuen. Was ist denn Diego Sanchez? Was der ist? Was das ist, was kann ich von dem erwarten? Das ist einfach ein interessanter Kämpfer, der immer wieder spektakuläre Kämpfe hat. Schön, okay. Und sehr schnelle Kämpfe hat. Der ist auch für mich sehr ausgeglichen in allen Kategorien, die du so aufführen kannst in so einem Kampf. Ja? Ob es jetzt Boxen ist, Submissions oder Wrestling. Das ist für mich ein sehr, sehr ausgeglichener, ausgewogener Kämpfer, aber der wirklich immer für Action eigentlich sorgt im Ring. Ja. Gegen Gomi fand ich den Kampf nicht schlecht. Gegen Jake Ellenberger okay, ja, das war jetzt. Aber Martin Campman zum Beispiel, der Kampf, den fand ich gut. Also das wird schon Spaß machen, der Kampf. Kann ich mir gut vorstellen. Wie hat dir denn damals Gilbert Melendez gefallen Benson Henderson. Ach so, so hieß der. Okay. Ich weiß, du kennst ja mit dich mit dem Namen noch nicht so gut aus. Das Ding mit dem ja. Namen kenne ich mich nicht so gut aus. Ja. Also die wichtigen Kämpfer, die praktisch auf den Prelim-Cards und Main-Cards kämpfen, die kenne ich alle. Aber die Facebook-Fighter, da kommst du ja fast, vergisst ja auch. Kommst ja völlig durcheinander. Ja. Ist schon ein tough competition. Also der ich finde, was du gerade über Sanchez gesagt hast, ich finde auch der hat alles. Melendez? Ja. Absolut. Wie gesagt, für mich ist das eigentlich der Lightweight-Champion. Also ich liebe Anthony Pettis, brauche ich dir, glaube ich, nicht sagen. Nee, das ist wahr. Ja, aber Gilbert Melendez hat Benson Henderson für mich im letzten Kampf besiegt und ist für mich auch der beste Lightweight Kämpfer der letzten Jahre. 2-3 Jahre, ja. Würde ich schon so sehen. Er läuft natürlich Gefahr, wenn er das Ding verliert, dass er dann so ein bisschen erstmal völlig raus ist aus dieser ganzen Titelgeschichte. Also er hat auch einen gewissen Druck. Aber ja klar, mit zwei Niederlagen bist du erstmal aus allem raus. Ja, und ich finde, aber das ist okay. Also das muss er auch abkönnen in seiner Position. Deswegen freue ich mich auf diesen Kampf auch sehr. Er wird aber gewinnen. Ja. Tippe ich auch. Melendez gewinnt das Ding. Und wir können jetzt zum langweiligsten Kampf 2013 übergehen. Gabriel Gonzaga gegen Sean Jordan. Thiago Silva, ne? Letzte Woche. Das ist, Chris, also wenn das so wird, wie ich es mir vorstelle, dann wird das Schlimmste sein, was du je in einem Octagon gesehen hast. Also das ist, ich kenne wirklich keine langweiligeren Kämpfer als Gabriel Gonzaga und Sean Jordan. Ich hoffe, dass irgendeiner durch Zufall einen trifft und der Kampf nach 40 Sekunden durch K.O. irgendwie beendet wird. Vielleicht so ähnlich wie die Geschichte damals, oder was heißt damals, im Sommer, als Pat Barry, den ich ja auch so sehr mag, von John Jordan K.O. geschlagen wurde. Ja, ich habe aber die Befürchtung, dass das ein sehr öder Kampf wird. Meinst du, wir müssen 15 Minuten uns da schon mal was gefasst machen? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ich kann das auch überhaupt nicht. Ich meine, klar, was dafür spricht, da Gonzaga, der kann auch Leute ausnocken und das hat er auch schon oft genug gemacht. Aber ich habe bei dieser Paarung überhaupt kein gutes Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es so ein Aufeinanderliegen wird und sich immer mehr auf den Boden begeben wird, umso länger der Kampf läuft. Also, weil sie dann einfach nicht mehr stehen können. Und irgendwann liegen sie nur noch aufeinander. Ich habe da ein ganz komisches Bild im Kopf von diesem Kampf. Ich kann auch gar nicht so viel über diesen Kampf sagen. Ich kann natürlich sagen, dass Gonzaga ist natürlich schon eine Drecksau im Octagon. Ja, also von dem willst du keine kassieren. Aber ihm fehlt auch die Konstanz absolut in seinen Kämpfen. Er verliert Kämpfe gegen Brandon Sharp und gewinnt dann wiederum Kämpfe gegen Dave Herman, den ich damals ein bisschen stärker eingeschätzt habe, und auch gegen Ben Roffel. Also es ist schon kein ganz schlechter oder so, sonst wäre er auch nicht auf der Main Card. Aber Sean Jordan ist für mich, mit dem kommen wir nicht klar. Ich glaube, der kommt auch aus diesem Jacksons Camp. Bin mir aber jetzt gerade nicht ganz. Wer kommt da noch her? Na hier, John Jones, das Jacksons Camp hat ja so viele Leute. Also du kannst ja wahrscheinlich jeden zweiten UFC-Fighter mittlerweile aufzählen, der da dabei ist. Ja, also, nee, auf den Kampf freue ich mich nicht. Und er ist eingebettet, dieser Kampf. Ich kann gleich mal sagen, ich tippe allerdings auf Gonzaga, dass der das Ding gewinnt. Du kannst natürlich gerne sagen, auf wen tippst du? Ich sage Gonzaga, weil er die schönere Brustbehaarung hat. Hast du eigentlich schon einen der beiden gesehen? Nein. Okay, dann freu dich mal. Aber der Kampf ist natürlich eingebettet, also zwischen Melendez und Sanchez und zum nächsten Kampf, zu dem wir jetzt kommen. Ja. John Dodson gegen Daryl Montagu. Und das ist ein Kampf, holy moly, da freue ich mich drauf. Das ist auch oft immer auf John Dodson. Absolut. Das ist immer, also Melendez, Sanchez. Das habe ich jetzt nicht. Ich glaube, Dana White hat wieder angerufen. Ja. Melendez, Sanchez und Dodson, Montagu, das ist, ich glaube, das wird großartig. Da freue ich mich so sehr drauf. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen? Ich kenne den Montagu nicht. Den kennst du nicht? Nein. Dann sage ich dir gleich was zu dem. Aber vorher, das wollte ich jetzt eigentlich von dir wissen. Du hast gerade eben gesagt, John Dodson hat, der macht dir immer Spaß. Ja. Also hast du ihn schon mal gesehen? Ja. Okay, was erwartest du so von dem? Also, erzähl mal. Wenn du mal Leute gesehen hast, dann freue ich mich natürlich immer. Deswegen will ich dich dann erzählen lassen. Was erwarte ich? Er hatte doch vor Ionen, weiß ich nicht mehr wann das war, den Title Fight gegen Mighty Mouse, ne? Und hat den da sogar am Rande der Niederlage gehabt. Es war, meiner Erinnerung nach, war es ein komplettes Mayhem. Ja, er hat ihn halt so angenockt, das meinte ich damit. Ja. Also das war jetzt, sag ich mal, nicht ganz abwegig, dass er das Ding gewinnt. Was man aber dazu sagen muss, kurz, ist, dass er natürlich jetzt fast ein Jahr nicht gekämpft hat. Also er hat zu Beginn diesen Jahres gekämpft und jetzt Ende Oktober ist natürlich schon eine lange Auszeit für ihn. Er war auch zwischendrin verletzt. Was man vielleicht auch noch kurz dazu sagen muss für alle Leute, die jetzt hier zum ersten Mal zuhören oder von diesem Namen zum ersten Mal hören. Er hat vor zwei oder drei Jahren hat er Ultimate Fighter gewonnen gegen TJ Dillashaw. Das ist ja auch nochmal eine Aussage. Ja. Dillashaw ist ja auch ein großartiger Kämpfer und den hat er besiegt damals. Und der ist schon eine Wucht, Demetrius Johnson. Also da hat der Chris schon recht. Und da kann man sich auch wirklich drauf freuen, den mal gesehen zu haben. Weil der ist so ein unfassbarer, sympathischer Typ, finde ich auch. Also wenn du den siehst, kriegst du sofort ein Grinsen aufs Gesicht. Ja, absolut. So? Ja, ja der könnte auch in so einer Buddy-Cop-Komödie mitspielen. Ja, der lustige Schwarze, ne? Der gut kämpfen kann, aber sonst nicht viel auf dem Kasten hat. Das ist wirklich ein unheimlicher Sympath. Und ich bin mal gespannt, wenn er sein Ding gewinnt. Ja, gut, wahrscheinlich nicht, aber also wahrscheinlich wird es da nicht so werden. Aber Demetrius Johnson trifft jetzt als nächstes auf Joe Benavides. Und ich bin mal gespannt, wie man argumentiert, dass Dodson dann nicht gegen den Gewinner antreten darf. Weil McCall ist für mich aktuell nicht in Reichweite eines Titelkampfs. Moraga hat erst verloren. John Lineker ist zwar großartig, hat aber das Problem, dass er das häufigeren schon das Gewicht nicht geschafft hat. Und das willst du natürlich nicht haben, wenn du einen Titelkampf hast. Von daher glaube ich, wenn Dodson hier gewinnt, ist er mit am Start. Jetzt aber mal kurz abgeschwiffen. Du hast vorhin gefragt, Daryl Montagu, wer ist das? Da muss ich natürlich jetzt ehrlich sein, ich habe von dem noch gar nicht so viel gesehen. Das erklärt natürlich deine Euphorie. Jetzt warte. Aber was natürlich auch immer ein großer Indikator ist, ist der Hype von diversesten UFC- und MMA-Journalisten, sage ich jetzt mal. Und die gehen alle auf den ab, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und deshalb freue ich mich auf den. Also der wird wirklich hochgelobt und ich glaube wirklich, dass wir uns da auf einen neuen Kämpfer freuen können, der uns Spaß macht. Und der hat ja bislang nur gegen Ian McCall verloren und gegen Robbie Peralta, also das sind ja auch zwei, die es in der UFC dann zu Ruhm und Ehre geschafft haben. Also sprich, es ist schon ein guter Mann, glaube ich. Also ich habe wirklich nur Gutes gehört von Daryl Montagu. Ja, dann freue ich mich. Also es gibt wirklich auf dieser Card eine so große Dichte. Aber an Top-Fights. Natürlich, Gonzaga, du hast Gonzaga gegen Jordan, ne? Das zieht natürlich alles runter. Im Endeffekt würde ich mir den Pay-Per-View jetzt schon nicht mehr kaufen. Okay. Nee, also dieser, ich sag dir nachher, welchen Kampf ich da anstelle des. Es kommt ja auch noch Bojo Marquardt, die ich auch noch kenne in den Prelims, also das ist auch noch schön. Ja, ich hätte den Damenkampf hochgezogen. Dazu kommen wir aber nachher noch kurz. Ja, kann ja, ich dir nachher noch ja, was erzählen. Ja. Gut, Dodson gegen Montagu. Da müssen wir noch tippen, ne? Ja, ist, ich tue mich da wirklich schwer. Also, erste Intention ist Dodson, ganz klar. So. Ja. Aber dann denke ich immer so, ich habe so viel Hype um diesen Montagu mitbekommen im Internet, dass der nicht scheiße sein kann. Aber wenn ich den halt noch nie gesehen habe, ist es ja auch wahnsinnig blöde für den zu tippen. Nicht wahr? Nö, warum? It's risky. Ich sag schon mal Johnny D. Ja, ich auch. Da gehe ich auf Nummer sicher und sag auch John Dodson. Ja. So, Tim Boach, du hast es schon angesprochen, gegen C.B. Dolloway. Auch ein interessanter Kampf. Kenn ich nicht, den Dobermann. Den Dolloway, kennst du nicht? Dobermann. Warum den Dobermann? Da heißt Dobermann als Nickname da. Na gut. Wie auch, C.B. Dolloway, the Dobermann. Wie auch immer, in den letzten zwei Kämpfen hat er gewonnen. Letzter Kampf war im Januar, also auch schon eine Weile her. Aber warum ist denn der Kampf nicht auf der Maincard? Und der Gonzaga-Jordan-Kampf. Ja, es könnte sein, dass die das so ein bisschen als Heavyweight-Card verkaufen wollen. Ha, so auch ein bisschen hier for free. Die Prelims sind doch for free noch. Ja, ja. So, also die kommen hier auf Fox Sports One. Ja, genau. Hier, guckt mal. Und geiler Fight hier, ne? Boach versus Dolloway. Kauft euch doch den Pay-Per-View. So als letzter Hype. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Tim Boach gegen C.B. Dolloway, übrigens Tim Boach, der uns ja folgt auf Twitter, muss man dazu sagen. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Kampf dazu dient, die Leute zu animieren, oder ob der dazu dienen muss, die Leute zu animieren, diesen Pay-Per-View zu kaufen. Weil ich glaube, Velasquez dos Santos, Cormier Nelson, Melendez Sanchez und Dodson gegen Montagu sind Argumente genug, um diesen Pay-Per-View zu holen. Hier bei diesem Kampf, ich weiß auch nicht so richtig, bei Tim Boach weiß ich immer nicht, was ich zu erwarten habe, bin ich ganz ehrlich. Also ich mag den schon auch sehen, aber da weiß ich auch immer nicht so richtig, was habe ich hier zu erwarten. Seine letzten beiden Kämpfe hat er verloren. Gegen Marc Munoz fand ich seine Leistung sehr, sehr, sehr bescheiden. Ja, ich kann das irgendwie nicht so richtig einschätzen, was ich von dem zu erwarten habe. Im ersten Moment würde ich sagen, C.B. Dolloway gewinnt dieses Ding. Andererseits ist Tim Boach unser Follower. Ja, das eben. Sind aber auch alle Argumente, die er dann schon auf seiner Seite hat. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, hier tippe ich auf Dolloway. Ich auf Boach. Gut. Dann Nate Marquardt, den kennst du, und Hector Lombard. Hector Lombard kann ich dir kurz erzählen. Der kam, Moment mal, kam der von Strikeforce oder kam der von Bellator? Ich glaube, der kam. Der sieht aber auch böse aus, der. Ja, der kam von Bellator. Von dem hat man eine Menge erwartet, als er zu UFC kam. Galt im Endeffekt schon so ein bisschen als Titelaspirant. Ja, und ist dann ziemlich auf die Fresse gefallen. Muss man definitiv so sagen. Hat seine ersten Kämpfe verloren. Da gab es auch wirklich ein großes Oho auf Seiten der UFC. Seine ersten drei hat er sogar verloren. Moment mal, jetzt habe ich mir von der Statistik ein Schnippchen schlagen lassen. Es war sein ersten Kampf gegen Tim Boach, hat er verloren. Dann gab es den Sieg gegen Paul Harris und dann eine Niederlage gegen Okami und jetzt das Reboot sozusagen. Jetzt will er halt doch nochmal durchstarten und trifft auf Nate Marquardt. Der Kampf ist interessant, jetzt nur nochmal der Vollständigkeit halber. Hector Lombard kam vom Bellator, hat einen extrem guten Vertrag bekommen, weil die UFC sich eben sicher war, der Typ geht völlig durch die Decke. Und da mussten sie dann Lehrgeld zahlen, sagt man da, glaube ich. Ja, kann man. Haben so sie sagen. Den abgeworben da? Oder? Wahrscheinlich also, ist der Vertrag ausgelaufen. Okay, das machen ja, ist ja nicht so wie beim Fußball, dass man da eine Ablöse zahlt, oder? Nee, also soweit ich weiß, ist der Vertrag damals ausgelaufen und dann haben sie sich den geschnappt, haben natürlich schon wirklich viel Geld auf den Tisch gelegt und ich glaube, da haben sie auch draus gelernt. Ich glaube wirklich, dass die UFC hinzu. Es gibt ja immer noch ein paar Kandidaten von Bellator, die interessant sind. Eddie Alvarez zum Beispiel. Und ich glaube nicht, dass die UFC mittlerweile gewillt ist, jeden Preis zu zahlen. Das haben sie auch nicht nötig. Die UFC ist der Shit. Das weiß jeder. Das, was bei Bellator passiert, das wird die wenigsten interessieren. So geht's ja auch mir. Also es interessiert mich einfach nicht, was bei Bellator passiert. Ab und zu kriege ich mal was mit, aber es ist mir eigentlich egal. Und deswegen, ich glaube nicht, dass sie nochmal so einen Stunt hinlegen. Mhm. Aber zu Nate Marquardt, der ist ja auch nicht unberechtigt in der UFC, ist ein Strikeforce Champion gewesen und ein bisschen unglücklich, glaube ich, agiert in seinem UFC-Comeback bisher. Da gab es ja glaube irgendwie damals dann, als die UFC Strikeforce übernommen hat, gab es ja irgendwie nochmal so eine letzte Show von Strikeforce und da hat er so schon seine Probleme gehabt gegen, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß jetzt, Mensch, verdammte Scheiße. Anfang des Jahres war das auf jeden Fall. Mir fällt aber der Name jetzt nicht mehr ein. Wie war denn das, als die UFC Strikeforce übernommen hat? Das war relativ still eigentlich. Also, ach so, gab es da nicht irgendwie so ein... Ja, Strikeforce war ja schon die ganze Zeit im Besitz von Sufa. Und hat im Endeffekt, stand die schon unter dem Banner der UFC die ganze Zeit. Aber dann haben sie halt gesagt, wir killen Strikeforce komplett, übernehmen eine gewisse Anzahl an Fighter. Und es gab dann halt diese Strikeforce-Card am 12. Januar oder so. Und da galt so ein bisschen die Regel, wer gewinnt, ist in der UFC, wer verliert, ist raus. Und Marquardt, ja, man wollte Marquardt schon gern in der UFC sehen, glaube ich. Aber dadurch, dass er dann verloren hat seinen Kampf, war man nicht so ganz sicher, kommt er jetzt in die UFC. Dann kam er, verliert gegen Jack Ellenberger via K.O. in der ersten Runde und jetzt darf er halt gegen Hector Lombard ran. Ich könnte mir vorstellen, dass für einen der beiden auch, vielleicht geht es noch nicht um die Karriere oder um den Vertrag, dass sie entlassen werden, aber ja, mal abwarten. Also Nate Marquardt hat halt in seinen letzten Kämpfen enttäuscht, aus meiner Sicht. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was passiert, wenn einer der beiden verliert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Marquardt oder Lombard entlassen. Aber egal, wer da gewinnt, ist halt wirklich ein richtig fetter Loser. Also das ist nicht nur einfach so eine Niederlage, sondern bei Lombard wäre es für mich, glaube ich, dann der endgültige Beweis, dass der viel zu überbewertet war. Mhm. Und bei Marquardt könnte man jetzt auch noch das Alter mit ins Spiel bringen, dass man sagt, gut, der Typ ist jetzt schon lang genug dabei, vielleicht ist er auch einfach jetzt mal durch dann, ja. Also vielleicht hat er seinen Peak überschritten. Aber es ist ein sehr interessanter Kampf, aber nur aus dem Aspekt heraus, dass es mich interessiert, was mit dem Verlierer passiert. Also eher schadenfroh. Nee, nicht schadenfroh, sondern es ist wirklich Interesse. Also Ich tue mich da noch so ein bisschen schwer, das einzuschätzen, was dieser Kampf für einen Stellenwert hat. Ja, aber es wirkt für mich halt so, dass der Verlierer Probleme haben könnte in der UFC. Und der Gewinner könnte sich eben neu erfinden, sage ich mal, also nochmal durchstarten. Mhm. Deswegen finde ich den Kampf halt interessant. Das ist vielleicht nicht so eine extreme Situation wie bei mir gegen Overeem, aber es kommt dem Ganzen schon relativ nah. Okay. Würde ich jetzt so behaupten. Deswegen, aber bei mir Overeem sind wir uns sicher, dass es da do or die ist, ne? Das, hat ja auch Dings ja, gesagt, ne? Ja, das ist, wenn das, ja, das ist relativ sicher, ja. Gut, wer gewinnt das Ding? Ist wirklich schwer einzuschätzen. Ich tippe mal auf Lombard. Chris, du kennst ich wahrscheinlich auch Marquardt. Ja, ich würde gerade sagen, du kennst wahrscheinlich nur Marquardt. Lombard hat sich jetzt auch in den letzten Kämpfen, wie gesagt, ja nicht mit rumbekleckert. Jetzt aber zu einem Kampf, den ich gerne in der Maincard gesehen hätte. Sarah Kaufman, immerhin die Nummer 2 der UFC Bantamweight Women's Division, trifft auf Jessica Ai. Und Jessica Ai ist großartige Kämpferin. War bei Bellator, hat da im Endeffekt alles weggeknallt, was nur ging. Für mich eigentlich ein Witz, dass die nicht in den Top 10 ist. Unfassbare, sympathische Lady übrigens auch. Also die hat schon mein Herz gewonnen, muss man dazu sagen. Und die trifft jetzt auf Sarah Kaufman, die auch sehr beeindruckend war jetzt muss ich mal überlegen, gegen wen der Kampf war, bevor sie gegen Ronda Rousey verloren hat. da hatte sie so eine epische Battle gegen irgend so eine, war das gegen Alexis Davis? Ich glaube wirklich, dass es gegen, ich bin mir nicht mehr sicher, es gab einen Kampf, der war so unfassbar hart, also sowas habe ich bisher nie wieder gesehen in der Women's Division, also in keiner Women's Division, das war wirklich großartig. Und die kann also eine Tracht Prügel sowohl vertragen als auch verteilen. Und dieser Kampf wird interessant sein. Sarah Kaufman Nummer 2, Jessica Ai für mich mindestens Top 5. Das ist eigentlich ein Kampf, der für mich auf die Main Card gehört. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Jessica Ai einen Vertrag bekommen für 4 Kämpfe. Und ihr Ziel ist natürlich im 4. Kampf dann gegen Ronda Rousey. Natürlich. Ein Match zu bekommen. Und dazu muss sie natürlich alles gewinnen. Und ich glaube, die hat auch wirklich die Möglichkeit, das Ding zu rocken am Samstag. Und Sarah Kaufman zu besiegen, ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Also ich drücke definitiv Jessica Ai die Daumen. Du kennst wahrscheinlich beide ich jetzt. Ich kenne beide leider nicht. Nein, aber das muss ich mir, glaube ich, geben, den Kampf. Ja, also das ist eigentlich wirklich, könnte sehr unterhaltsam werden. Ich hoffe es jedenfalls nicht, dass ich hier jetzt hier den Mund wässrig mache und dann kommt da nichts dabei raus. Was man vielleicht auch noch kurz mit anführen muss, wenn wir schon bei den Damen sind, Holly Holm. Die hatte jetzt letzten Samstag, das ist, Chris, kann ich dir kurz erzählen und allen unseren neuen MMA-Fans auch, die gilt auch so ein bisschen als das Next Big Thing, würde man glaube ich sagen, im Damen-MMA. Wer jetzt? Holly Holm. Die ist aktuell noch nicht in der UFC. Aber der fehlt halt komplett die Competition auf anderer Ebene. Also das ist die Bantamweight. Könnte jetzt sein, dass die auch schon mal in einer anderen Gewichtsklasse angetreten ist, aber sie ist auf jeden Fall in dieser Reichweite, sage ich jetzt mal. Also sie könnte gegen Ronda Rousey. Ja, absolut. Aber sie ist noch relativ neu im Business, sage ich jetzt mal so. Also was heißt neu, auch nicht mehr, aber man baut sie langsam auf, so sagt man es dann, glaube ich. Wo ist die jetzt gerade? Also Holly Holm war mal übrigens war mal eine große Boxerin, muss man dazu sagen. Und die ist jetzt aktuell, ist die, glaube ich, ich dachte jetzt eigentlich, die wäre bei dieser Women's-Geschichte da, wie hießen die denn nochmal, Invicta. Aber da ist die, glaube ich, gar nicht. Die hatte aber jetzt am Wochenende einen Kampf, den habe ich mir dann mal angeguckt auf diverseste Kanäle. Da möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Die trainiert zum Beispiel auch im Jacksons-Team, aber ist, glaube ich, nicht... Aber was man so hört, da trainiert ja jeder, oder? Da trainiert ja jeder, aber ist, glaube ich, nicht unter den Fittichen von Craig Jackson, sondern eher von diesem Winkel-John, oder wie der heißt. Wer ist denn der Typ? Winkelmeier? Keine Ahnung, wie der heißt. Winkel-John oder irgendwie so. Ich glaube, da ist die so eher beheimatet. Und doch, ich die habe ich auch noch auf der Rechnung. Jessica Ai und Holly Holm, das sind die zwei Damen, auf die bin ich gespannt. Und für mich absolut ein Must-See-Fight. Sarah Kaufman gegen Holly Holm. Gegen Jessica Ai. Eigentlich fast Prelims müsste man auch gucken. Mhm. Also Jessica Ai ist mein Tipp. Prelims, dann gibt es noch den Opener der Fox Sports One Prelims. Und das ist KJ Nunes gegen Georg Sideropoulos, würde man hier in Deutschland sagen. George Sideropoulos. KJ Nunes hatte sein UFC-Debüt und ist da knicklich untergegangen. Kannst dich vielleicht noch dran erinnern? Das war gegen Donald Cerrone. Kannst du dich da noch erinnern? Das war wirklich so ein richtiger Beatdown. Und war auch ein bisschen überraschend, sage ich jetzt mal, dass er da so deutlich verloren hat. Ich glaube, da hat sich die UFC auch ein bisschen mehr erhofft von ihm. Er war zum Beispiel auch bei Strikeforce davor. Und ich bin mal gespannt, wie dieser Kampf für ihn ausgeht. Sideropoulos, muss man dazu sagen, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen in den letzten Kämpfen. 3 in Folge verloren. Es könnte sein, dass er diesen Kampf fast schon gewinnen muss. Lang oder längere UFC-Zuschauer könnten sich daran erinnern, dass er gegen Dennis Siver schon mal einen Kampf hatte und den verloren hat. Mhm. Roundhouse gegen Siver. Genau, der Roundhouse gegen Siver, genau, so sieht's aus. Also das ist ein interessanter Kampf aus dem Grund heraus, weil beide zuletzt 3-mal in Folge verloren haben. KJ Nunes allerdings nur einmal in der UFC, davor bei Strikeforce. Aber ehrlich gesagt, so richtig Bock habe ich auf den Kampf nicht. Muss ich ganz ehrlich sein. Deswegen mein Tipp. Ich tippe auf... Oh. Nunes. Tut mich sehr schwer. Ich hätte jetzt Theropolis zuerst gesagt, aber nicht aus Überzeugung, sondern einfach so Bauchgefühl jetzt. Ja. Was haben wir denn hier noch bei dem Facebook-Prelims? Kenne ich das? Prost. TJ Waldenberger gegen Adlan Amagov. Der sagt mir irgendwas. Den muss ich mal anklicken, der Amagov. Nee, dann sagt er mir doch wieder nichts. Also da können wir wieder nichts dazu sagen. Wir wissen ja, oder wir sagen ja immer, obwohl wir keine Ahnung haben, Halt über die Fresse. Tony Ferguson gegen Mike Rio. Mike Rio sagt mir was. Wo habe ich den mal gesehen? Gucke ich mal kurz auf seine Fight Stats. Tony Ferguson besiegt gegen Francisco Trinaldo, verloren. Und das via Submission. Wahrscheinlich kenne ich ihn daher. Also der Name sagt mir was, aber so richtig zuordnen kann ich ihn auch nicht. Jeremy Larson gegen Andre Philly. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass Philly der Ersatz für den Ersatz war. Und Jeremy Larson habe ich auch schon gesehen. Auf den würde ich auch in diesem Kampf tippen. Der, obwohl er seine Kämpfe bislang in der UFC verloren hat, muss man ja auch dazu sagen. Das war aber ein Typ von, war der nicht von Faber und Dominic Cruz von der Staffel Ultimate Fighter? War das nicht einer von denen? Ich glaube ja. Ja, ich tippe trotzdem auf Larson, weil so oft, wie das jetzt hin und her gegangen ist, dürfte es für Larson eher ein Vorteil sein, glaube ich, weil er ein bisschen fitter sein könnte. Den Opener bei den Facebook-Fights, da kenne ich nun wirklich keine alte Sau. Also die Facebook... Ja, das denn Page? Ja, sieht aber mean aus. Habe ich gut getroffen, Chris. Yep. Nee, aber die Facebook-Prelims, da ist nur nichts dabei, was ich mir angucken will. Aber der Rest der Card ist definitiv ansehbar. Ich würde jetzt einsteigen mit Kaufman gegen Ice, Theropolis gegen Nunes, brauche ich nicht unbedingt. Gonzaga gegen Jordan, da würde ich mir so lange das Leben nehmen und dann einfach wiederkommen bei Melendez gegen Sanchez. Dann würde ich wieder auferstehen und das könnte man ja dann auch noch aufnehmen und auf YouTube stellen. Dann hat man da auch noch so einen kleinen Hype. Nee, aber insgesamt eine ordentliche Card, finde ich. Die Main-Card ist toll. Die Prelims sind interessant. Doch, ich habe Bock drauf. Ja, ich auch definitiv. Wir haben wieder die Stunde nicht eingehalten, Chris. Bitte, wir haben die Stunde nicht ganz eingehalten. Wir haben die Stundenmarke leicht gerissen. Ich habe jetzt auch gemerkt, als ich die Card durchgegangen bin, dass die Prelims ist eine komische Geschichte, weil so richtig Aussagekraft haben für mich da Siege noch nicht. Also, weißt du, das ist einfach noch so, wenn Marquardt gegen Lombard gewinnt, das ist so ein bisschen so gefühlt, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber so ein bisschen wie Not gegen Elend halt so. Ja, also wenn halt einer gewinnt, ja, dann hat er halt jetzt nochmal Glück gehabt und ist im Tod von der Schippe gesprungen, sage ich jetzt mal. Und auch Bulge gegen Dolloway ist für mich auch auf so einer ähnlichen Ebene. Im Endeffekt, aber es sind halt interessante Kämpfe, weil sie wahrscheinlich Auswirkungen auf die Karriere des Verlierers haben werden und natürlich dementsprechend auch auf die Karriere des Gewinners. Also wirklich eher drastische Auswirkungen, glaube ich fast schon. Deswegen ist das für mich ganz schwer, darüber zu sprechen, so. Weil ich kann jetzt nicht sagen, ja, wenn Bulge das Ding gewinnt, dann trifft er als nächstes auf den. Weißt du, das fehlt mir da so ein bisschen. Das muss ich jetzt mal negativ anmerken. Und das Problem ist, wenn dann die Kämpfe langweilig werden, dann fehlt dir völlig die Spannung. Das ist die Gefahr bei den Prelims. Ja. Außer Kaufman gegen Ai, das ist eine interessante Sache, so oder so. Aber bei den anderen drei Kämpfen habe ich das Gefühl, wenn die Kämpfe an sich nicht besonders unterhaltsam sind, dann fehlt dir die Spannung. Dann fehlt dir, glaube ich, wirklich die Spannung, weil es geht halt letzten Endes um zu wenig. Ja, das ist das Problem. Und das ist auch ähnlich bei Gonzaga gegen Jordan. Also der Kampf kann halt nicht interessant werden, auch wenn nicht viel passiert. Weil die können uns halt nur einen guten Kampf bieten. Mehr Spannung ist da nicht zu holen. Deswegen, sag mal, hört man eigentlich den Wind bei mir rauschen? Nein, Chris. Aber es ist ein schönes... nee, weil ich sehe die ganze Zeit, mein Mikrofon schlägt aus, obwohl ich nichts sage. Tja, vielleicht machst du irgendwie so Ultraschallgeräusche. Das kann natürlich sein. Delfinensprache. Ja. Mhm. Ja. Was will uns Flipper sagen? Ja, ich gucke gerade, ob es noch irgendwelche News gibt. Gibt Thiago Sanchez, das ist ja der Gegner von Melendez, sagt, wenn er Melendez besiegt, dann will er als nächstes einen Titelkampf. Gut, kann man mal sagen sowas, aber wird es wahrscheinlich nicht werden. Achso, das ist vielleicht noch interessant. Roy Nelson, das habe ich auch in einem Interview gelesen, der hat behauptet, sein Trainingscamp jetzt war das Komischste, was er je hatte. So. Also es lief halt alles nicht so richtig rund. Hm? Aber er sagt auch, ja gut, ist halt so und jetzt muss ich halt damit dealen. Also geht mit dem Ganzen dann doch relativ entspannt um. Die Nogueira-Typen, ja, Rodrigo Nogueira zum Beispiel, behauptet, die Geschichte von Paul Harris sei alles nicht so schlimm. Paul Harris kann sich noch erinnern, der Typ, ja, ja, der versehentlich einfach nicht mitbekommen hat, dass die ganze Halle schreit, hallo, mal loslassen. Der gesagt, also Nogueira hat gesagt, ja, der wollte doch nichts Böses tun, das würde er nie machen, er wäre nie böse zu seinem Gegner. Er hat es einfach wirklich nicht gehört. Und die versuchen ja mit aller Macht, diesen Vollidioten Paul Harris da wieder in die UFC zu bekommen. Die versuchen es mit aller Macht. Paul Harris hat jetzt so ein komisches Video aufgenommen, da hat er sich vor eine Kamera gesetzt und mit ganz schlechtem Ton versucht zu erklären, was da passiert ist. Noch mit Kassette oder was? Ja, pass auf. Ich habe das bei YouTube, bei Twitter gesehen, den Link zum Video. Und da war noch ein Link dabei zu einem Foto, oder so, nicht zum Foto, sondern zu so einem GIF, wo du siehst, wie der Referee auf Paris so praktisch einschlägt, dass er loslassen soll und Paris nochmal einen Zacken weiter dreht. Mhm. Also, da fand ich ein schönes Video, weil das im Endeffekt alles widerlegt, was er davor gesagt hat. Ja, Dana White hat das auch nochmal gesagt, Paul Harris ist eine dumme Sau, so fasse ich das mal zusammen, und hat nichts in der UFC zu suchen. Ansonsten gibt es nicht viele Neuigkeiten zu vermelden und ich finde, 1,5 Stunden reichen auch. Finde auch. Chris, ich hoffe, dir hat es einigermaßen gefallen. Definitiv. Wir feiern jetzt schön diesen Event ab, diesen Pay-Per-View ab, machen dann das Recap dazu, mal gucken, wie wir das eigentlich unterbekommen, ne? Weil du hast ja auch Stress, Umzugsstress. Ja, und nächsten Samstag ist ja dann schon wieder UFC in England. Ist das dieses Lyoto Machida-Ding? Das ist dieses Lyoto Machida-Ding, ganz genau. Finde ich ja nicht so geil. Gut, warte mal. Reden wir dann drüber. Ja, Moment, ich muss mal kurz, da will ich jetzt noch mal kurz drüber schauen. Das ist ja das Debüt in seiner neuen Gewichtsklasse, ne? Ja, genau. Munoz ist sein Gegner. Doch, ist ganz interessant. Pearson gegen Gallard, habe ich auch Bock drauf. Der Jimmo, oh nee, Jimmo gegen, wie heißt denn der andere Typ? Muss ich mal ganz kurz mal gucken, wie der heißt hier. Moment. Jimmy Manoir? Ross Pearson gegen Melvin Gallar. Genau, Jimmy Manoir, Posterboy, habe ich auch neulich mal irgendwie auf dem Schirm gehabt. Mal was von gelesen. Den Ryan Jimmo, den mag ich nicht. Norman Park gegen John Tuck. Tuck sagt mir jetzt, da muss ich mich erst glaube noch reinlesen. Ich sehe gerade, die Card ist... Oh, John Lineker, oh, auf den freue ich mich. Gegen Phil Harris. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Verkaufsgrund. Al Iaquinta ist wieder mit dabei. Gegen Piotr Hallmann, das ist da, oder Hallmann, wie auch immer man den, das ist ja der Pole. Doch, das ist auch cool. Prelims sind schon gebucht. Luke Barnett, habe ich auch Bock drauf, der war bei Tough gegen Andrew Craig. Rosie Sexton gegen Jessica Andrade oder Andrade. Also ich glaube, die spricht sich aber Andrade aus, oder? Sagen die Portugiesen das nicht hinten bei DE immer so Andrade? Ja, das kann sein, ja. Rosie Sexton, doch, da habe ich auch Lust drauf. Andy Ogle gegen Cole Miller habe ich Lust drauf. Und scheinen diesmal ein Prelim-Guy zu sein. Dann hier den nächsten, den kenne ich nicht. Und Bradley Scott gegen Michael Cooper, würde ich jetzt sagen. Kenne ich auch nicht. Okay, die Card ist insgesamt natürlich jetzt nicht so hot wie die 166 Card. Aber ich habe trotzdem auch da Lust drüber zu reden. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wird sich alles zeigen, ob wir das hinkriegen zeitlich. Ja. Wenn nicht, fallen halt ein paar Folgen aus. Mein Gott, ist auch nicht so schlimm. Ansonsten. Hauptsache, wir haben die jetzt gemacht. Ja. Diese Ausgabe ein bisschen. Also mir kommt diese Ausgabe irgendwie so ein bisschen komisch vor. Warum denn? Mir kommt sie überhaupt nicht komisch vor. Mir kommt die irgendwie so anders vor als die anderen Ausgaben. Es liegt irgendwie daran, dass nicht so viele News da waren, habe ich das Gefühl. Und weil viele Telefonate am Anfang vielleicht waren? Nee, auch nicht so sehr. Irgendwie die Card lässt mir nicht so viele Spekulationen zu, wie ich erhofft habe. Mhm. Trotzdem habe ich Lust auf 166. Kann aber auch daran liegen, dass ich wirklich jetzt schon seit Tagen, und das soll jetzt kein Jammern sein, sondern eher so ein Mitleid erhaschen, seit Tagen nicht mehr als 4 Stunden schlafe, eben wegen dem Umzugsscheiß da. Daran könnte es liegen. Dass ich vielleicht auch ein bisschen leer bin. Ich bin kaputt. Mhm. Mein Akku ist leer und ich gehe jetzt in die Ladestation zurück. Ihr, meine lieben Zuhörer, könntet uns einen ganz großen Gefallen tun. Und zwar auf iTunes gehen und uns mit 5 Sterne bewerten und eine schöne Bewertung dazu schreiben. Wir werden sie definitiv verlesen. Mhm. Also bitte geht mal auf iTunes, sucht nach MMA Radio und gebt uns 5 Sterne. Facebook und Twitter gibt's auch. Das war's. Chris? Schön. Ricky? Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Nicht zu danken. Die du hier aufgebracht hast. Ja. Ich finde irgendwie nicht zum Schluss. Aber man muss es dann am Ende doch dann wie so ein Pflaster machen. Ab und gut ist. Abreißen und dann tut's kurz weh und dann ist auch gut. Okay, tschüss. Tschüss. Radio.